Und ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu hören unter www.uncommontaste.de. Genau, wir schreiben heute die 72. Folge und diesmal auch wieder pünktlich, wie wir letztes Mal ja versprochen haben. Wir haben uns auch für diese Folge, das wird die letzte dieses Jahres sein, auch etwas ganz Besonderes ausgedacht, aber bevor wir damit loslegen, die obligatorische Frage. Merlin, wie geht's dir? Ja, das ist schön. Du hast diesmal genau perfekt die Kurve gekriegt, wo ich dann letztes Mal schon angefangen habe, 10 Minuten lang zu erzählen. Indeed. Um wieder zurückzukommen. Allerdings, wir haben uns wirklich was Schönes ausgedacht. Mir geht's super. Ich freue mich auf die Folge auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir es noch hingekriegt haben, jetzt so vor Ende des Jahres. Und ich habe auch das Gefühl, das ist ein sehr passendes und cooles Thema, eben gerade fürs Ende des Jahres und alles. Aber sonst geht's mir super. Der Weihnachtsschicko ist bevor. Ich habe mir ein paar Tage wenigstens freigenommen um Weihnachten, ein bisschen davor, ein bisschen danach. Um das so ein bisschen zu genießen irgendwie, es wird langsam ein bisschen ruhiger. Der Weihnachtsstress, den wir jetzt gerade einige Wochen lang hatten, der geht so ein bisschen runter auf der Arbeit auch, wo eben natürlich für Weihnachten relativ viel zu tun ist. Und das wird jetzt langsam ein bisschen entspannter. Von daher, ja, ich bin super zufrieden, ich bin viel am Spielen, alles ist super. Ich bin endlich mit Anduril fertig, das ich ja irgendwie dann über Wochen und Monate hinweg gespielt habe. Und sehr glücklich, ich spiele immer noch sehr viel The Division gerade, da ist ja gerade der DLC rausgekommen, Survival, habe ich glaube ich das letzte Mal schon drüber geredet, der wirklich ausgezeichnet ist und super viel Spaß macht. Und ich habe gerade angefangen, Eldritch zu spielen, was auch sehr unterhaltsam ist. Das ist, es gibt gerade den Humble Sale. Hoffentlich ist der noch, eigentlich müsste der noch aktiv sein, bis ihr das hört. Ich denke mal, so eine Woche wird es auch dauern. Wir nehmen es gerade heute an einem Sonntag auf. Wir haben den 18. und ich hoffe mal, dass wir das irgendwie dann Richtung Weihnachten eben nächste Woche hinkriegen, dass das alles geschnitten und raus ist. Auf jeden Fall, guckt im Humble Store vorbei, da gibt es gerade noch einen Sale, da verkaufen sie eben gerade Eldritch für 1 Euro. Und das ist vom Prinzip her so ein Roguelike Dungeon Crawler in Minecraft-Optik, also so dieses klassische Minecraft-Ding, aber mit Lovecraftian Theme. Das heißt, das ist wirklich alles die reine Lovecraft-Welt, du bist im Tempel von Dagon, du kämpfst gegen Fischmenschen und alte Zauberer und alles ist wahnsinnig und so ein Kram, aber eben mit so Roguelike und vor allem so First-Person Minecraft, was ich ehrlich gesagt, als erstes dachte ich, gefällt mir das, aber jetzt, wo ich ein bisschen gespielt habe, gefällt mir das ehrlich gesagt extrem gut. Steuerung und das ganze Feeling ist sehr schön, es ist sehr schnell, sehr responsive und so. Was ich immer super wichtig finde, gerade bei so einem Spiel, wo es eben so Roguelike, ne, wo es halt eben genau drauf ankommt. Sehr, sehr unterhaltsames Spiel, kann ich euch immer nur empfehlen. So ein kleiner Mini-Taste. Wir werden heute keinen haben, um das quasi schon mal vorwegzunehmen. Aber ja, ich bin glücklich und zufrieden und freue mich auf Weihnachten und freue mich auf ganz viel Zocken auch über die Feiertage. Wird super. Wie ist es denn bei dir? Ja, Merlin ist jetzt auch stolzer Besitzer einer PlayStation 4 übrigens. Oh, stimmt. Ja, es ist mittlerweile passiert. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal auch drüber geredet, oder? Du hast es schon leicht geteased, dass mal was passieren könnte. Richtig, genau. Ja, Joe hat sich jetzt ja eine PlayStation Pro gekauft und ist damit auch sehr glücklich. Und dann brauchte er seine alte PlayStation 4 nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ach, die könnte ich ja eigentlich nehmen. Und tatsächlich passiert mir immer, die steht jetzt hier bei mir. Ich habe jetzt, steht hier, ne, direkt neben mir, eigentlich quasi neben meinem PC. Und ich habe auch schon ein bisschen darauf gespielt. Ich habe mir Last of Us ausgeliehen von Joe und bin gerade dabei, das durchzuspielen. Und immer noch wieder erwische ich mich dabei, wie ich die ganze Zeit dann irgendwie sowas denke, wie zum Beispiel so, ja, Horizon Zero Dawn. Ich bin immer mal gespannt drauf, wie das dann wird und so ein Kram. Muss ich mal schauen, wann ich das dann vielleicht irgendwann mal von Joe irgendwie mal gucken. Und dann fällt mir immer wieder so auf, so, Moment mal, nee, ich kann das jetzt ja spielen. Ich kann mich auf diese Exklusivtitel jetzt aufreuen. Ich bin das so gewohnt, dass diese Exklusivtitel mit mir nichts zu tun haben. Genau wie, als dann jetzt Final Fantasy 15 rauskam. Das war so ein, naja, Final Fantasy 15. Werden wir nachher nochmal ein bisschen drüber, glaube ich, drüber reden, wie da meine Beziehung zu ist. Aber ich habe gesagt, okay, das vielleicht irgendwann nochmal spielen, aber es ist nicht so wichtig, aber es kam ja auch The Last Guardian gerade raus. Ja. Und dann war ich so, Mensch, Last Guardian, das ist schon echt spannend. Ich bin mal gespannt, wie die Leute das sehen und wie das dann so ankommt in so einem Kram und wie da deren Erfahrungen sind. Aber dass ich das selbst spielen kann, habe ich gar nicht dran gedacht. Und dann irgendwann kam so diese Kurzein, so Moment mal, ich kann das ja auch spielen. Von daher, ja, demnächst irgendwie stelle ich jetzt mal an, irgendwie alles und ich habe da wirklich richtig viel Bock drauf, jetzt tatsächlich so diese ganzen Titel, die ich verpasst habe, Bloodborne natürlich, super wichtig, das wird, glaube ich, so eins der großen Titel werden, Last of Us spiele ich, wie gesagt, gerade, ich will auf jeden Fall The Last Guardian spielen, Horizon Zero Dawn kommt dann noch, da habe ich auch extrem viel Bock drauf, also das sind auf jeden Fall ein paar Spiele, die jetzt so in der näheren Zukunft liegen, auf die ich richtig Bock habe, jetzt, wo ich eine PlayStation habe und wo ich das jetzt endlich spielen kann, da bin ich wirklich tatsächlich sehr glücklich mit, ja, stimmt. Ja. Gut, aber jetzt Übergabe an. Ja, mir geht's gut. Wir leben in einer Post-Final Fantasy 15 Welt. Juhu! dementsprechend glaube ich, ist es auch relativ leicht erzählt, was ich die letzten Wochen dann auch vor allem gemacht habe. Ich habe mir extra für Final Fantasy 15 Urlaub genommen, hatte dann auch das Glück, Final Fantasy 15 ein paar Tage vor offiziellen Release schon auf dem Markt zu finden. Und ja, habe dann quasi die eine Woche, die ich Urlaub hatte, dann, ja, sehr optimal genutzt. Ich glaube, quasi 8 Stunden im Schnitt gespielt. Hab das Spiel durchgespielt. Ich werde noch zu dem Titel werde ich, glaube ich, nachher noch ein bisschen mehr sagen, damit, ja, verrate ich fast schon so ein bisschen, worum es danach geht. Aber ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Final Fantasy 15 gespielt. Es ist immer noch, ja, ich kann es fast noch immer noch nicht glauben, dass ich dieses Spiel jetzt durchgespielt habe und dass ich es in den Händen halte. Und Es 2 Wochen existiert. später, ja, kam dann so das nächste, war so, oh mein Gott, ich halte The Last Guard in meinen Händen. Dank einer lieben Kollegin, die mir das Spiel geliehen hat, weil sie selbst mit Final Fantasy 15 beschäftigt war und keine Zeit für The Last Guardian hatte, hat sie mir das dann geliehen. Und ja, Last Guardian, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in den Reviews gab es so irgendwie alles zwischen 40% unspielbar und 100% absolutes Meisterwerk. Und nachdem ich das gespielt habe, muss ich sagen, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, warum die Wertungsbreite so weit auseinander geht, weil ich schon das Gefühl habe, es ist so ein klassisches Ueda-Spiel. Er will genau so ein Spiel machen und es gibt Leute, die kommen da voll damit klar und haben das Gefühl, okay, das ist somit das Beste, was er mal wieder hingekriegt hat. Und die anderen sagen einfach, nee, das spielt sich irgendwie super komisch und Dings. Also es hängt ganz stark vor allem davon ab, wie ihr zur AI von Chico steht, die halt extra absichtlich so programmiert ist, dass sich das Ding anfühlt wie ein echtes Lebewesen mit eigenen Gedanken, mit eigenen, ja, Interessen und wie es halt mit so Eigenem Willen Haustieren so halt, ist, ja. genau, mit eigenem Willen, und dass es manchmal einfach dauern kann, bis es versteht, was du von ihm willst, um bestimmte Rätsel zu lösen. Und ich möchte dir da jetzt gar nicht so viel darüber sagen, weil ich das Gefühl habe, das ganze Spiel sollte so blind wie möglich, sag ich mal, gespielt werden, weil so viele Dinge, die ich jetzt verraten könnte, glaube ich, das Spielerlebnis schmälern könnten. Deswegen möchte ich gar nicht das viel dazu sagen. Aber ich kann nachvollziehen, warum manche sagen, es ist das beste Spiel ever und manche sagen, es ist das schlimmste Spiel ever. Es ist divisive, aber es ist 100% Ueda-Spiel. Er hat's meiner Meinung nach immer noch drauf, wenn es darum geht, das zu realisieren, was er vorhat mit diesem Spiel. Sehr minimalistisch, sehr auf bestimmte kleine Elemente runtergebrochen. Und mir hat es sehr gut gefallen. Das kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle sagen. Aber ja, Ja. das waren so die letzten Wochen für mich. 2 Spiele, die gefühlt seit Ewigkeiten in Entwicklung waren, sind jetzt quasi, ja, hinter mir. Und da fragt man sich schon, okay, was kommt da jetzt? Ich meine, außer Half-Life 3 fällt mir jetzt nicht mehr so ein, Vielleicht um ein gutes Duke Nukem. Vielleicht. Auch wenn der Zug ja schon abgefahren ist, eigentlich, aber. Vielleicht nochmal gutes. Ja, tatsächlich glaube ich das auch. Also ich meine, ich habe jetzt ja Last Guardian noch nicht gespielt. Wie gesagt, ich hatte da diese merkwürdige Einsicht, dass ich das jetzt auch spielen kann. Ich werde mir das demnächst dann auch mal von der gleichen Kollegin wahrscheinlich hoffentlich ausleihen. Wobei ich mir das wahrscheinlich irgendwann auch noch kaufen werde, aber Ich werde es wahrscheinlich jetzt auch mal noch zum kaufen Reinschnuppern. irgendwann, auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt tatsächlich so, dass ich auch das Gefühl habe, auch von Anfang an das Gefühl hatte, dass es eben so ein Spiel, das objektiv schwer bewertbar ist. Und objektiv müsste man wahrscheinlich ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich nicht so ein gutes Spiel. Ist aber, wenn man ganz ehrlich ist, Shadow of the Colossus zum Beispiel auch nicht. Wenn man jetzt mal damals auch schon gesagt hätte, objektiv, wenn man betrachtet, was man eigentlich in diesem Spiel macht, dann würde man objektiv sagen, dieses Spiel ist zu leer und man reitet zu lange in der Gegend rum. Dass das aber Sinn der Sache ist und dass das subjektiv gesehen eine unglaublich krasse Erfahrung für manche Leute ist und auch für mich damals war, das zählt halt objektiv gesehen nicht. Objektiv gesehen ist das Spiel ein Spiel, in dem man nichts zu tun hat, außer gegen irgendwie, ne, ein paar Bosse zu kämpfen. Man reitet 15 Und Minuten dann. dagegen rum, bekämpft einen Boss und macht das gleiche 16 Mal. Richtig, genau. Und das war's dann so ungefähr. Und wenn man diese Zusammenfassung objektiv betrachtet und auch das Spiel objektiv betrachtet, dann ja, ist es schon so, dass man nicht sagen kann, dass es ein richtig gutes Spiel ist. Aber ich glaube, das soll es halt auch nicht sein. Und deswegen, wie gesagt, auch objektiv betrachtet hat auch Dark Souls viele Fehler. Und das, was ich halt eben daran liebe, ist eben, dass es eben nicht darauf ausgelegt ist, dass es halt eben objektiv in sämtliche Kategorien passt und für alle Spaß macht, sondern dass es halt eben so ein Spiel ist, das Ecken und Kanten hat und dass sie aber auch so da sein sollen. Also die Schwäche ist keine Schwäche, weil jemand nicht drüber nachgedacht hat, sondern die Schwäche ist, weil jemand bewusst entschieden hat, das soll so sein, weil das Spiel sich so anfühlen soll. Und so funktioniert gute Literatur, so funktionieren gute Filme, so funktioniert alles Gute, was eben artistisch ist und irgendwie Gefühle erzeugen soll. Und deswegen bin ich auch dabei. Also ich meine, man kann darüber sagen, was man will und ist auch vielleicht auch, wenn man das Spiel nicht mag. Ich glaube, mir wird es super gut gefallen. Aber ja, es ist halt nicht so ein objektiv bewertbares Spiel. So, das hat halt viel mehr mit Emotionen zu tun. So, wie es damals bei The Shadow of the Colossus auch war. Da hätte ich auch nie gesagt, wow, das ist jetzt aber einfach von allem und Gameplay her, das ist ja brillant, sondern ich hätte auch gesagt, ja, das hat definitiv Fehler, aber mir macht es halt Spaß mit diesen Fehlern. Ah, schön. Ja, ist tatsächlich glorios. 2 so Spiele, von denen man immer dachte, die werden nicht mehr, niemals wiederkommen. Shenmue kommt jetzt auch noch irgendwann demnächst. Final Fantasy VII Remake. Meine Ja, wie Güte. gesagt, also es gab schon Leute, die gesagt haben, auf welches Spiel sollen wir denn jetzt 10 Jahre warten? Gibt's überhaupt? Ja, wie gesagt, Half-Life 3 ist noch so das Große. Das Star Citizen vielleicht wird vielleicht dieses Spiel. Star Citizen ist leider dafür zu alive und man kriegt zu viel von Star Citizen mit. Also, wenn man die ganze Entwicklungsgeschichte von Final Fantasy 15 live miterlebt hätte, wenn Square die ganze Zeit relativ offen damit umgegangen wäre und ständig irgendwie Einblicke gezeigt hätte, dann wäre das, glaube ich, auch nicht dieses Enigma gewesen und diese Erwartung, die es jetzt eben daran gab. Deswegen Star Citizen, selbst wenn das noch 20 Jahre so weitergeht, solange da ständig Videos kommen, irgendwelche neuen Demos veröffentlicht werden und Leute in der Alpha irgendwas machen können, ist das, glaube ich, immer noch eine andere Geschichte. Genau wie Half-Life 3 eben, wo man gar nichts darüber weiß. Also wirklich gar nichts. Ja, glaube ich auch. Aber gut, dann würde ich sagen, legen wir so langsam los mit unserem Hauptthema und wir werden dieses Mal eben eine spezielle Folge haben, wie Joe das ja auch schon angekündigt hat so ein bisschen. Wir wollen uns zum Ende des Jahres, haben wir überlegt, okay, wir könnten natürlich so diesen klassischen Rückblick auf 2016 machen. Tatsächlich wäre das auch ganz spannend gewesen, weil es eben so ein Jahr ist, wo eben tausend Dinge passieren und ich glaube, wir halten es auch noch ein bisschen offen, dass wir das noch machen. Eben ein Jahr, in dem Final Fantasy XV und The Last Guardian rauskommen, das ist automatisch ein besonderes Spielejahr. Aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, wir haben dieses Jahr relativ wenige Folgen aufgenommen. Wir hatten relativ lange eben genau dieses Problem. Wir blicken dann ja auch nochmal ein bisschen auf die Folgen zurück, über was wir speziell gesprochen haben. So die größten News-Themen und wir müssten quasi alles nochmal neu aufbereiten, weil wir noch nicht initial schon mal drüber gesprochen haben. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das ein bisschen anders zu machen. Wir blicken auch wieder zurück auf dieses Jahr, aber vor allem nicht nur auf dieses Jahr, sondern auf viele Jahre. Und das, was wir ja schon irgendwann mal so ein bisschen angekündigt haben, was wir auch schon in der Vergangenheit mal gemacht haben, war eben dieses Retrospectives, die wir angefangen haben mal zu machen. Und das ist ja etwas, was eben so dieses typisch einfach nostalgische Zurückblicken und weil wir dafür auch ein sehr gutes Jahr haben. Ich meine, Final Fantasy XV ist gerade erschienen. Wir haben genau heute, als wir aufnehmen, hat mir Joe gerade gesagt, 29 Jahre Final Fantasy Jubiläum. Nächstes Jahr ist 30-jähriges. Da erwarten wir auch noch einige große Dinge von. Das heißt, es ist jetzt so der perfekte Zeitpunkt zu sagen, wir machen unsere große Final Fantasy Retrospective, von der wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon öfter mal geredet haben. Und wo wir auch in der Vergangenheit schon öfter mal gesagt haben, das wird ein riesiges Unterfangen werden. Wir haben keine Ahnung, wie lange das dauert. Wir sitzen hier jetzt gerade am Anfang der Aufnahme und haben keine Planung dafür, wie lange sie dauern soll. Das heißt also, bear with us, wir wissen es auch nicht genau. Wir werden sie in zwei Teile aufteilen, das wissen wir schon. Wir werden also irgendwann zwischendurch einen Break haben. Das heißt also, ihr werdet die Folge jetzt gerade hören und dann werden wahrscheinlich, nachdem ihr die Folge jetzt gehört habt, irgendwann danach, hoffentlich dauert es nicht allzu lange, ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder sowas, wird dann die zweite Folge rauskommen. Das heißt, wir teilen es ein bisschen über die Feiertage auf, damit es schön was zum Hören gibt. Weil uns einfach bewusst ist, wir jedes Mal planen wir wieder aufs neue Jahr. Das dauert dann 5 Minuten, über irgendwelche gewissen Dinge zu reden. Wir reden dann 20. Bei einem Ding wie Final Fantasy, wo man schon mit 3-4 Stunden planen kann von Anfang an, bin ich mal gespannt, wie schnell oder langsam wir letztendlich sein werden. Weil es einfach unendlich viel darüber zu reden gibt. Und weil natürlich auch mit Joe hier jemand sitzt, der für den das, glaube ich, so die prägendste Spieleserie seiner Spielerkarriere quasi ist. So das, was für mich eben Elder Scrolls so ein bisschen ist, glaube ich, genau für Joe eben Final Fantasy. Und deswegen, glaube ich, wird es auch viel zu erzählen geben. Für mich ist es ja auch so ein bisschen so ungefähr bis 10 bin ich ja ziemlich fit in der Serie, bis 7 komplett, dann 8 und 9 sind so ein bisschen verschwommen, 10 habe ich angefangen, nicht ganz durchgespielt und danach bin ich so ein bisschen raus gewesen bis auf 14. Aber für dich, ich meine, die hat dich ja quasi für immer begleitet, dein ganzes Spielerleben lang schon. Quasi, ja. Definitiv. Da schließt sich ein Kreis. Ja, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Und ja, wir wollen natürlich auch gleich eine Spoilerwarnung geben. Ja, wir werden über gewisse Plotpoints reden. Wir werden versuchen, gewisse Dinge zu vermeiden, die nicht besonders wichtig sind. Also wenn es irgendwie ein Detail ist oder so ein Kram und das für die Story nicht groß wichtig ist, dann werden wir da jetzt auch nicht über alles reden. Aber ja, wir werden viele große, hauptsächliche Plot-Spoiler auf jeden Fall hier drin haben. Das heißt, wenn ihr gewisse Spiele noch nicht gespielt habt, wahrscheinlich werden wir es nicht 100% 1:1 aufteilen, im Sinne von, wir reden jetzt nur über die Mechanik und nur über das Spiel. Und dann nur über die Story, aber im Normalfall, glaube ich, lässt sich es ganz unterscheiden, wenn wir dann sagen, okay, jetzt wenden wir uns der Story zu, einfach dann den Teil kurz skippen. Wir werden natürlich dann auch entsprechende Marker eben angeben für die Folge, könnt ihr auf unserer Website dann sehen, von wann bis wann gewisse Dinge dran sind und dann lässt sich das, glaube ich, relativ einfach überspringen, falls ihr noch gewisse Titel noch spielen wollt. Aber ja, das wird nicht spoilerfrei sein, das geht einfach nicht, es würde auch keinen Spaß machen. Es werden definitiv einige Spoiler, denke ich, aufkommen. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir los und steigen ein in das Jahr 1987, in dem das erste Final Fantasy rausgekommen ist. Und ich glaube tatsächlich so, für die meisten Leute auch wahrscheinlich Final Fantasy 1 genau das Spiel ist, was sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht gespielt haben. Ja. Beziehungsweise vielleicht sogar sind 3 und 4 noch seltener, aber ja, also ich glaube gerade die ersten Teile 1 bis 3, die auf dem NES waren, oder 1 bis 4 sogar, ne? Nee, 1 bis 3, 4 war das 1 erste bis 3. SNES. Ja, genau. Ich glaube, das sind so genau die 3 Teile, die, glaube ich, die meisten Leute verpasst haben. Mit Ausnahme wahrscheinlich von MMOs, ja. Stimmt, ja. Ja, genau. Also Final Fantasy I 1987 war so das Jahr, in dem Square, damals noch Squaresoft, noch nicht Square Enix, die sind ja wesentlich später mit Enix eben zusammen gemerged. Das waren ja ursprünglich zwei getrennte Firmen. Und rivalisierende 1987, Firmen. Und rivalisierende Firmen vor allem. Ja gut, ja, das genau. Natürlich auch noch. Und man merkt auch schon gleich am ersten Final Fantasy so ein Stück weit, warum das der Fall ist. Das erste Final Fantasy wurde entworfen letztendlich als etwas, es war heavily inspired von Dragon Quest auf jeden Fall. Natürlich auch von vielen westlichen Spielen, da kommen wir dann gleich drauf. Aber vor allem war es eben so ein bisschen, ja, es war das letzte Spiel so ein bisschen für die Firma. Sie hatten so das Gefühl, okay, viele Dinge, die sie davor gemacht haben, haben nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Sie hatten relativ viele Probleme, auch wenn ein paar Spiele dabei waren, auf jeden Fall, die im Westen halbwegs erfolgreich waren. Zum Beispiel stand es einfach um die Firma schlecht. Das heißt, es war so ein bisschen, okay, wir machen jetzt noch ein Spiel und wenn das nicht funktioniert, dann ist das wahrscheinlich das Ende der Firma. Deswegen wurde es auch ein bisschen ironisch Final Fantasy überhaupt genannt. Daher kommt der Name eigentlich. Ich glaube, das ist so eine Anekdote, die jeder Videospieler kennt, egal ob er Final Fantasy schon gespielt hat. Wobei ich mittlerweile sagen muss, ich glaube, Sakaguchi hat sich letztens mal dazu gemeldet, dass das nur so eine halbe Wahrheit ist. Also es ist jetzt ein bisschen interessant, okay. Ist ein bisschen romantisiert worden. Also es war schon so, es um Square stand es nicht gut, das ist tatsächlich ein Fakt, aber es ist nicht unbedingt so, dass Final Fantasy das hätte, also es war nicht dieser Breaking Point für die Firma, it's either do it or die. Aber es war vor allem für Sakaguchi selbst. Also er hat gesagt, eigentlich das Ursprüngliche, warum sie Final Fantasy den Namen ausgewählt haben, ist, dass der erste Grundgedanke war, wir wollen ein Spiel, das in Japanisch mit FF abkürzbar ist, weil FF anscheinend auf Japanisch super cool klingt. Frag mich nicht. Aber zuerst war auf jeden Fall die Idee, okay, es muss auf jeden Fall mit FF sein. Und Fantasy war relativ klar, dass es das zweite Wort ist. Und ich weiß gar nicht mehr, was das andere erste Wort, was sie da für eine Idee hatten. Aber für Sakaguchi selbst war es dann auch so, also deswegen stimmt die Geschichte so halb, ist, dass zumindest für ihn als jemand in der Spielindustrie gesagt hat, wenn das kein Erfolg wird, dann wird das mein letztes Spiel in der Industrie sein. Das wäre nicht das letzte Spiel von super Square geworden, sondern das ist sein letztes Spiel. Und deswegen er dann gesagt, okay, Final Fantasy klingt ganz gut, es ist FF und das passt jetzt so. Ich frag mich nicht, warum FF cool klingt, so auf Japanisch, weil meiner Meinung nach klingt es genau ähnlich. Ja, FF halt. Also ich meine, ja, also es klingt, ja, weiß ich auch nicht. Ich würde sogar fast sagen, es klingt, wenn man einen englischen Hintergrund hat, klingt es eigentlich so relativ mies. Ja. FF ist halt sowas wie, weiß ich auch nicht. Das ist halt so, ja, da fallen mir viele, viele Kombinationen ein, die sich daraus ergeben könnten aus F und F, die nicht so geil sind, aber naja. okay, aber das ist ja super interessant zum Beispiel. Ich meine, da haben wir natürlich jetzt gerade schon mal so ein bisschen diese romantische Forschung entzaubert, die sich bei mir komplett einfach über Jahre hinweg auch gehalten hat. Also ich wusste nichts davon, dass es so. Für mich war genau dieses Ding so, es war nicht nur tatsächlich Sakaguchi, sondern es war einfach so die ganze Firma, die so ein bisschen am Rande stand. Aber passt trotzdem ganz gut, weil er eben auch gesagt hat, damals, da gibt es auch einen relativ berühmten Quote von ihm, wo es eben darum ging, was für ein Spiel dann eben quasi er entwerfen sollte. Als dann eben zumindest sein Last Effort, so ungefähr. Und er selber auch gesagt hat, ich glaube, ich bin nicht so gut mit Actionspielen. Ich glaube, ich sollte ein Rollenspiel entwerfen. Ich glaube, ich bin eher ein Storyteller. Ich bin, glaube ich, eher jemand, der Geschichten erzählt. Und daraus ist dann letztendlich überhaupt dann halt ein RPG entstanden, weil davor hatten sie ja eher Actionspiele gemacht. Ich meine, sowas wie zum Beispiel King's Knight. Sie haben, glaube ich, auch ein Alien-Spiel gemacht. Ja, ein Alien-Spiel. Red Racer haben sie damals gehabt. Ich meine, Red Racer war, glaube ich, halbwegs erfolgreich. Aber ich kannte Red Racer auch, so im Westen eigentlich, glaube ich, ganz erfolgreich eigentlich. Kam ja auch kurz davor raus, das war auch, glaube ich, 87, wo Red Racer rauskam. Ich glaube, das Alien-Spiel auch. 87, das heißt, 86, das waren, irgendwas da, ja. Ja, und das heißt also, die hatten schon ein paar Spiele gemacht irgendwie und es war aber halt eben kein so ein klassisches RPG dabei. Und von daher für ihn dann eben so der Schritt zu sagen, okay, wir machen jetzt ein RPG. Man merkt von Anfang an, wenn man Final Fantasy anschmeißt, eben, okay, es gab diese große Serie damals schon, Dragon Quest. Da ist definitiv einige Inspirationen von genommen worden, aber ich glaube tatsächlich, was zum Beispiel keine Random Encounters, was die Bewegung auf der Overworld-Map und so ein Kram angeht, aber vor allem merkt man eben auch so die ganzen westlichen Inspirationen. Ich glaube, das ist eigentlich so das, was Final Fantasy eigentlich am Anfang ausmacht. Also das war auch das, was für mich so ein Stück weit klar war, dass ich das Gefühl hatte, als ich das damals gespielt habe, und ich habe es ja nicht gespielt, als es damals rauskam. Ich glaube, ich hätte vielleicht so mit 5 oder 6 anfangen können, theoretisch. Da war ich so 7, 8 Jahre alt. Da hätte ich theoretisch anfangen können, aber auch die habe ich wesentlich später gespielt. Der richtige Einstieg quasi war für mich eigentlich fast 7, was, glaube ich, für viele so in unserer Generation der Fall ist. Aber wenn ich mir das so, als ich das im Nachhinein gespielt habe, ich kurz nach 7 dann gespielt, Die ganzen ersten sechs. Und da ich das Gefühl gehabt, auch schon damals hatte man das Gefühl, man spielt so ein bisschen die Zukunft von Rollenspielen. Also weißt du, das, was eben Dragon Quest gefehlt hat, und was so ein bisschen auch den westlichen Pendants wie Wizardry zum Beispiel oder Ultima gefehlt hat, das hat sich in Final Fantasy eigentlich ziemlich ideal kombiniert, das Ganze. Und war dann so ein bisschen für mich quasi so, wo ich das Gefühl hatte, so, ich merke auch, warum dieses Spiel so brillant ist, weil eben genau beides ist. Also man sieht Wizardry, man sieht Ultima, man sieht das Dungeon Crawling zum Beispiel, ja. Was da so drin ist. Und auch die Art und Weise, wie deine Charaktere funktionieren und sowas, das hat mich sehr an westliche Spiele erinnert und hat mich total fasziniert tatsächlich. Obwohl man eben auch das östliche Appeal gesehen hat. Aber gerade die Kombination aus beiden macht eben super viel Spaß. Also diese alten Dungeon Crawler à la Ultima mit First Person zum Beispiel, auch Wizardry, die waren noch nie so 100% meins, wo ich mich mit Final Fantasy zum Beispiel viel besser anfreunden konnte. Kam dann eben 1987 raus auf dem NES damals und war tatsächlich krass erfolgreich. Also für damalige Verhältnisse ist das eingeschlagen wie eine Bombe so ungefähr. Und völlig zu Recht auch. Ich denke, wir gehen jetzt gleich wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen auf die Mechanik vor allem ein und dann auch ein bisschen auf die Story. Aber was ist denn so deine krasse Erinnerung, dein persönlicher Eindruck irgendwie vom ersten Final Fantasy? Ja, also Final Fantasy auch wesentlich später gespielt. Ja, klar. Also ich habe auch Final Fantasy 1 nicht zu Release gespielt, damals war ich noch nicht mal auf der Welt. ich war da auch erst ein Jahr alt, also. Ja, Final Fantasy 1 natürlich ist heutzutage natürlich so ein Spiel, das kann man, ja, ich weiß nicht, ob ich sage, aber nur noch schwer empfehlen, in Anführungszeichen, weil es natürlich schon ein gewisses Alter auf dem Buckel hat, wie gesagt, heute 29 Jahre alt geworden, das merkt man auch, aber wenn man sich das Ganze anschaut, wie die Serie halt so angefangen hat, dann merkt man schon, dass, obwohl Final Fantasy eine Serie ist, die sich immer wieder verändert, doch relativ viel schon, sage ich jetzt mal, den Grundstein für vieles gelegt hat. Und das hat natürlich auch mit dem Team zu tun, das damals eben schon unterwegs war, eben Sakaguchi haben wir schon genannt. Dann hast du eben Yoshitaka Amano, der die Charakterdesigns gemacht hat und auch überhaupt alle Designs für das Spiel, Box hat und so weiter, der bis heute zwar nicht mehr die Charaktere designt, aber immer noch die Logos und das immer noch mit der Final Fantasy-Serie sehr tief verbunden ist. Du hast die Musik von Nobuo Uematsu, die damals, ich meine, er war damals schon ein Veteran quasi in der Videospielindustrie, ja, 1987, ich glaube, es war sein 16. Soundtrack, den er komponiert hat. Und da merkst du schon an einigen Tracks schon, merkst schon, okay, dass da auf jeden Fall eine Art, sage ich jetzt mal, eine musikalische Note da gesetzt wird, die sich dann noch bis später dann eben noch dann weiterentwickeln sollte. Also Matoya's Cave zum Beispiel oder auch das Main Theme, was dann später wirklich zum Final Fantasy Main Theme wurde. Das waren so diese zwei Tracks zum Beispiel, die mir besonders gut am Herzen lagen. Und natürlich, das, was man natürlich immer vergisst, ist, man spielt halt Final Fantasy 1 ein bisschen nach und hat das Gefühl, okay, ist halt klassisch rundenbasiertes Kampfsystem. Du siehst deine ganze Party auf der einen Seite, die Gegner auf der anderen, aber wenn man sich dann anschaut, was damals Rollenspiele eben waren, war das ziemlich revolutionär damals, dass du eben deine ganze Party gesehen hast, dass du die ganzen Gegner gesehen hast, dass du eben nicht eine Ego-Perspektive hattest und deine Partymitglieder quasi nicht sehen konntest, sondern deine Partymitglieder nur Namen und Statistiken waren, konntest du sehen, okay, der Charakter attackiert gerade dieses Monster, die Effekte da sahen damals für den NES relativ spektakulär aus. Oh ja, und auf jeden Fall. Und auch viele, viele Themes, die damals einfach schon eingeführt wurden, wie zum Beispiel, dass die Kristalle eben eine Hauptrolle spielen. Das ist ja etwas, was Final Fantasy vielleicht auch in der kürzeren Vergangenheit ein bisschen verloren hat, aber trotzdem dieses Main-Theme von Kristallen, dass die in irgendeiner Weise wichtig sind in dieser Welt, ist auch immer noch etwas, was diese Serie bis heute begleitet. Und auch das anfängliche Jobsystem, also in Final Fantasy 1 hat man ja noch keine festen Charaktere, sie haben auch keine Namen, sondern man kennt sie heute auch nur als Warriors of Light, das heißt, man musste sie damals auch selbst benennen. Und es war eine Viererparty und man hatte die Auswahl aus 6 verschiedenen Jobs, Krieger, also beziehungsweise Warrior, White Mage, Black Mage, Monk, Thief und Red Mage. Und man sich dann so schon von Anfang an relativ viel überlegen konnte, okay, welche Partyzusammensetzung möchte ich. Das hat natürlich damals auch den Wiederspielwert erhöht, dass man eben versucht hat, mit verschiedenen Jobs-Kombinationen versucht, das Spiel durchzuspielen, was dann in späteren Teilen mit Jobsystemen dann noch, sag ich mal, stärker wurde. Aber auch das ist etwas, was für die damalige Zeit, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool war. Und wie gesagt, ich würde es heutzutage nicht mehr jedem empfehlen, das zu spielen, weil das der Nagel der Zeit, der hat da schon dran gewirkt, aber wenn jemand wirklich so diese Ursprünge dieser Serie wirklich nachvollziehen möchte, ist Final Fantasy 1 immer noch auf jeden Fall ein spielenwertes Spiel. Also Das auf jeden Fall. Also ich würde auch, glaube ich, sagen, es ist halt schwer gealtert auf jeden Fall letztendlich. Macht ja auch Sinn. Es gilt für fast alle Alten. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber so grundlegend, glaube ich, sind die ganzen klassischen Final Fantasies eben gerade auf dem NES. Später auf dem SNES wird es ein bisschen besser, aber trotzdem ist es immer noch so ein bisschen, ja. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist nicht mehr so wirklich krass empfehlenswert, aber für damalige Verhältnisse war es halt super spektakulär. Und auch was du jetzt eben gerade alles erwähnt hast, das sind halt so viele Dinge dabei, die eben so klassisch westlich sind. Diese komplett gesichtslose Party, den du eigenen Namen gibst, den du dann quasi den Job zuweist und so ein Kram, ist es so typisch westlich, so, weißt du, so ja. Wizardry. Das ist dieses so, okay, du hast noch gar nichts, du stellst eine Viermann-Party, du gibst jedem Namen, du gibst jedem eine Klasse, du gibst jedem quasi eine Aufgabe und so ein Kram, das heißt, du baust deine Party komplett selbst, das gab's eigentlich so nicht in japanischen Rollenspielen von der Zeit und das ist halt eben so was typisch westliches irgendwie und deswegen passt es, wie gesagt, da sieht man eben so ein bisschen die Anleihen, aber dafür ist eben der Battlescreen zum Beispiel, würde ich auch immer noch sagen, eine der besten Ideen, die sie damals gehabt haben. Eben quasi die Ego-Perspektive funktioniert in der sich schon ganz gut, dass man eben das Gefühl hat, man ist relativ nah dran an der ganzen Geschichte, aber ja, man sieht die Party nicht um sich herum. Man sieht nicht irgendwie rechts oder links Leute neben sich stehen. Und das ist eben genau das, was Final Fantasy gemacht hat, natürlich auch einfach die Charakterzeichnung, auch die Charakterbindung hat eben gut dadurch funktioniert, auch wenn sie eben noch gesichtslos waren, dass du die Leute halt eben gesehen hast. Dass du ganz ehrlich, die Animation von damals war ziemlich spektakulär. Und wir haben schon Uematsu erwähnt, auch die Musik damals, und ich habe das Gefühl tatsächlich, das, was eigentlich das Wichtigste ist, was das Wichtigste für Final Fantasy quasi, was damals so ein bisschen passiert ist, war ein Stück weit auch die Musik so. Das war so das große Alleinstellungsmerkmal auch für das Spiel damals, dass du halt eben auf einem 8-Bit-System wie dem NES tatsächlich schon so aufwendige und vor allem auch ikonenhafte Musik hast, die du sofort wiedererkennst, die so Hintergrundgedüdel ist. Also auch selbst ganz, das ist wirklich kein Witz, selbst wenn man sich den alten 8-Bit-Soundtrack von damals nochmal anhört, der ist tatsächlich bis heute hörenswert, obwohl er ein 8-Bit ist. Und wenn es nur darum geht, dass man eben rafft quasi, wie andere Soundtracks damals funktioniert haben. Und dass es die eigentlich nicht wirklich gab. Allein auch schon, und das ist nochmal so ein extra Ding, auch Soundeffekte aus dem damaligen Spiel. Guckt euch jetzt mal ein Playthrough von Final Fantasy I an. Und guckt euch mal im Vergleich dazu andere alte NES-Spiele an. Wo es immer noch dieses klubische alles scheppert ein bisschen, alles ein bisschen komisch. Final Fantasy hatte fantastischen Sound. Vom Soundtrack her, aber auch von den Effekten. Alles, was irgendwie ein kleines Geräusch macht, wie die Menüs klingen, wie deine Attacken klingen, ist einfach soundmäßig ein unglaublich brillantes Spiel. Und ich glaube tatsächlich, das hält sich tatsächlich bis heute vor. Definitiv. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also für damalige Verhältnisse war das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich meine, du hast natürlich neben Uematsu und Final Fantasy hast du natürlich noch Dragon Quest mit oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Sugiyama, der auch damals schon mit dem Opening Theme von Dragon Quest damals auch schon relativ bekannt war. Ich meine, das Opening Theme wird bis heute immer noch benutzt. Ich habe mir gestern erst in Dragon Quest das Dragon Quest 11 Opening gezeigt. Das ist einfach genau das. Ist einfach Dragon Quest wegen Dragon Quest. Aber ja, auf jeden Fall. Ist auch krass, wenn man so überlegt, wer alles überhaupt auch generell in dem ganzen Cast, weil man sich die Entwickler nochmal anschaut. Also ich habe ja schon drei genannt. Dann hast du noch Hiromichi Tanaka zum Beispiel, der als Gameplay-Designer dabei war, der ja später Final Fantasy 11 directed hat und auch das erste Final Fantasy 14. Hiroyuki Ito war damals schon als Debugger auch im Team unterwegs. Hiroyuki Ito wird später super wichtig für super wichtige Gameplay-Innovationen und er selbst der hat auch einige... Der wird nachher so derjenige sein, der es bestimmt. Ja, und er wird auch einer, ist auch einer derjenigen, der mit die besten Final Fantasies dann später directed hat. Also, wenn man sich heute so dieses Team anschaut, ist es schon so ein All-Star-Team von sehr, sehr, sehr, sehr großen Entwicklern und nach dem ganzen Erfolg war es dann eigentlich auch gar keine Frage, ob da jetzt ein Sequel dazu kommt oder nicht, sondern es gab dann eben relativ früh sogar einen. Ich glaube, Final Fantasy 2 erschien dann am 17. Dezember 86, also quasi genau ein Jahr später erschien schon ein Sequel. Ja, allerdings. Und ja, deswegen, also Final Fantasy 1, glaube ich, wenn man das so insgesamt sieht, hat die Serie bis heute auf jeden Fall sehr stark beeinflusst und ich glaube, es ist manchmal schwierig, das heutzutage noch sicherlich vor Augen zu führen, warum das so ist, aber wenn man eben dann diese Perspektive von damals einnimmt, glaube ich, kann man sehr gut nachvollziehen, warum dieses Spiel damals eben so große Wellen geschlagen hat in Japan und dann auch nach Amerika rüberkam und da, glaube ich, auch ein relativ großer Erfolg war. Ja, allerdings. Also ich glaube tatsächlich auch wirklich, dass es eben so ein absolut defining Spiel ist, nicht nur für Final Fantasy, sondern für allgemein Rollenspiele. Ja, ich glaube, das wird dann später, merkt man das noch mehr, dann in 2, 3, 4, 5, 6 so, da merkt man das dann auch sogar noch mehr, da sieht man noch viel mehr, noch klarer, so ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses so, ich schaue mir hier gerade so wirklich den Ursprung von modernen RPGs an und zwar, und das ist das Interessante daran, deswegen, das will ich auch nochmal betonen, also wir reden jetzt hier klar über das defining JRPG, aber gerade die Anfänge sind relevant und vor allem auch so ein bisschen tonangebend für viele Entwicklungen, die es auch im Westen genauso gab. Auch wenn der Westen sich nie groß irgendwie eben an der Mechanik quasi bedient hat, sind viele andere Dinge, viele Tropes, viele Arten und Weisen, wie man Story handhabt, wie zum Beispiel auch Dialoge funktionieren, da werden jetzt gleich in 2 und 3 drauf kommen, sind auch die absolut beeinflussend eben auch für den Westen. Also das ist so ein Spiel, das einfach international, würde ich behaupten, super relevant und wichtig war. Und ja, definitiv. Also wie gesagt, es ist nicht mehr wirklich wert, das heute mal zu spielen gerade. Also ich finde sogar, dass das Wichtigste ist eigentlich, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das größte Problem ist eigentlich letztendlich, dass Final Fantasy I noch diesen klassischen Fehler hatte, den Final Fantasy später dann eben nicht mehr hatten. Du hast ja in deinem Battle Screen eben den einzelnen Leuten ihre Aufgaben zugewiesen, quasi ihre okay, du attackierst jetzt, wenn du dann dran bist und so ein Kram. Und wenn einer deiner Charaktere einen Gegner getötet hat, dann waren alle anderen Attacken und alles andere, was quasi auf diesen Gegner gewirkt wurde, was schon gescheduled war, wo einfach ineffective und ist einfach verloren gegangen. Und damals gab es ja noch keinen Mana oder sowas, es gab ja einfach nur Uses so ungefähr. Ja. Du hast ja quasi die wiederhergestellt, du konntest ja auch noch wiederherstellen, wenn du im Innen geschlafen hast, ja. Nur wenn du im Innen geschlafen hast, oder? Ja, okay, ich war mir gar nicht mehr ganz sicher, genau. Das heißt, nur wenn du geschlafen hast, konntest du wieder herrschen. Das war also super wichtig, diese Uses zu haben. Und die natürlich dann einfach zu verballern, indem halt irgendein Gegner schon tot ist. Das ist so ein bisschen der große Genickbruch, der es auch bis heute noch ziemlich frustig macht, finde ich. Ich meine, klar, vielleicht auch erwähnenswert, ich würde, wenn ihr Final Fantasy 1 spielen wollt, würde ich euch nicht empfehlen, die Original-NES-Version zu spielen. Aus dem Grund, den Merlin gerade erwähnt hat, und weil das Spiel dafür auch für damalige Verhältnisse extrem unbalanced war, was Schwierigkeitsgrad angeht. Teilweise. Das stimmt, ja. Du konntest dann in eine Gruppe laufen, alles funktioniert perfekt und im nächsten Encounter wirst du dann plötzlich überrannt und hast ein Game Over Screen. Konnte alles passieren, das Spiel ist mittlerweile auf keiner wie vielen auf alles. Systemen. Es wurde auf MMX geportet, WonderSwan Color, es gibt einen PS1-Port, einen GBA-Port, es gibt es auf Mobile, es gibt es für die PSP und glaube ich auch, es gibt auch eine PSN-Version, glaube ich, für die PS3 und Vita und glaube ich auch auf der Wii, auf der Virtual Console. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr es spielen wolltet, die PSP-Version zu spielen, weil die PSP-Version mit Abstand die schönsten Sprites hat. Also klar, klassisch NES-Sprites haben auch ihre Schönseiten, aber ich fand das Sprite-Artwork in der PSP-Version schon ziemlich, ziemlich gut. Der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen runtergefahren, das heißt ein bisschen einfach, aber es beseitigt ein paar von diesen Gameplay-Problemen, die es hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es nämlich in dem PSP-Remake so, dass wenn du Attacken nicht verschwendest, wenn du sie auf einen falschen Gegner. Ich glaube, das haben sie schon ab der GBA-Version geändert. Ja. Das haben sie schon ziemlich früh gemacht. Und das war, also macht ich meine, ziemlich früh. Ja, wo gesagt, macht auch total Sinn. Auch die GBA-Version ist natürlich auch, ne, also zwischen der NES-Version und selbst, ich glaube, die erste war die GBA-Version, da liegen halt dann auch schon wieder 10 Jahre dazwischen oder mehr. Von daher ist ja auch so ein bisschen, ne, also dabei ist ja auch schon viel Zeit vergangen, so ungefähr, das macht ja auch schon Sinn. Aber das haben sie relativ früh gefixt, ja, ich würde auch empfehlen, die zu spielen, definitiv. Ja, dann gehen wir über zu Final Fantasy 2. Wie gesagt, 1 war krass erfolgreich, lief extrem gut und hat viele Dinge eben quasi genau so gemacht, wie es dann später schon in der Serie dann auch wieder archetypisch wird. Allerdings hat dann auch 2 schon genau damit angefangen, was auch super typisch für die Serie ist, nämlich zu sagen, wir schmeißen alles über den Haufen. Das lag unter anderem natürlich auch daran, dass halt einfach der erste Teil, und da haben wir jetzt eben gerade auch schon drüber geredet, auch gar nicht geplant war für, das kriegt man ein Sequel. Ich glaube, niemand hat so richtig dran geglaubt, vielleicht auch. Ich glaube, gerade auch für Sakaguchi, der hatte einen gewissen Finalismus mit diesem Spiel ungefähr und der hat, glaube ich, schon auch damit gerechnet, dass es relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es eben nicht erfolgreich genug wird, dass er da irgendwann mal irgendwas noch mitmacht. Deswegen war das so ein ziemlich abgeschlossenes, sich geschlossenes Spiel. Viele Themes sind dann übernommen worden. Wie wir gerade schon gesagt haben, Crystals zum Beispiel, die Four Warriors of Light und so ein Kram, das sind alles Dinge, die später mal wiederkommen werden. Aber gleichzeitig war es trotzdem so, dass es definitiv so ein relativ abgeschlossenes Spiel war. Das heißt also, das Erste, was der zweite Teil gemacht hat, war quasi alles ein bisschen über den Haufen werfen. Und das ist auch das letztendlich, was 2 ungefähr ausmacht. Und es fängt schon damit an, dass 2 eine komplett andere Story hat. Ja. Und finde ich auch so ein bisschen der bestimmte mutige Moment war, den Square da quasi letztendlich eingegangen ist und gesagt hat, okay, wir schmeißen alles über den Haufen. 1 war so sehr, sehr archetypisch klassische bunte Fantasy mit Elfen und einem Königreich und alles ist irgendwie so, weißt du, so Herr der Ringe so ein bisschen. Und 2 war dann was ganz anderes, wenn 2 kam plötzlich das Empire. 2 war sehr düster, ja. Wenn man bedenkt, was sie vor allem damals für eine Zielgruppe hatten. Hat eben das Empire quasi damit reingebracht. Was ja auch super bestimmt ist. Und hat auch tatsächlich einfach nochmal alles andere so ein bisschen im Haufen geworfen. Auch gerade was eben zum Beispiel Gameplay und so anging. Definitiv. Also ich glaube, Final Fantasy II war damals so eines dieser ersten Sequels, wo man das Gefühl hatte, okay, es gibt keine direkte Story-Fortsetzung, es ist einfach eine komplett neue Welt, komplett neue Systeme, komplett neues Setting, neue Charaktere, also haben einfach alles mit den Haufen geworfen. Und das ist etwas, was sich in der Serie dann bis heute eben durchgezogen hat, weswegen das damals, glaube ich, so wichtig war, dass, weil du es eben schon gesagt hast, Final Fantasy I hatte so dieses Finale an sich so abgeschlossen, deswegen hat es eigentlich keinen Sinn gemacht, da jetzt noch irgendwie groß ein Story-Sequel richtig dazu, sondern was, okay, wir nennen es trotzdem Final Fantasy 2, aber es ist ein völlig anderes Spiel. Und da hat er auch schon die Story erwähnt. Also ich glaube, das ist auch etwas, was dann, glaube ich, schon so der Anfang von dem, was Final Fantasy später auch in Art von Story eben, glaube ich, dann auch so besonders macht, ist, du hast ja schon dieses Düstere und eher Ernstere erwähnt. Sie haben dann plötzlich, okay, wir hatten diese quasi namenlosen Charaktere in 1, in 2 haben alle Charaktere jetzt ihre eigenen Namen, sie haben ihre eigene Geschichte. Um mal kurz auf die Geschichte einzugehen, also es geht hauptsächlich um eine Gruppe von jungen Menschen, die eben aus ihrem Dorf vertrieben werden, von eben diesem Imperium, das wir ja schon genannt haben, das eben versucht, die Welt an sich zu reißen, und man schließt sich dann eben einer Rebellengruppe an und versucht eben dieses Imperium umzustürzen. Und man hat schon da, ich meine, wir reden hier von einem Spiel, das 1988 erschienen ist, da schon versucht, mehr Charakterzeichnung zu machen, also dass jeder Charakter eben seine eigene Motivation hat, Emotionen hat oder eben auch ihre seine eigenen Macken hat, also dass du eben nicht einfach so vier Heroes hast, die einfach ja Heroes sind, sondern eben schon versuchen, auch Charaktere eben zu bauen. Und das Ganze hat dann auch natürlich einen großen Einfluss dann auch zum Beispiel darauf gehabt, wie dann zum Beispiel auch Musik in diesem Spiel dann angewendet wurde. Also Final Fantasy II zum Beispiel hat ein paar richtig tolle Tracks, zum Beispiel Theme of the Empire oder Theme of the Rebels, wo du auch das Gefühl hast, okay, Uematsu kann jetzt auch dadurch, dass mehr Story wirklich drin ist, auch mehr in Anführungszeichen cineastisch mit der Musik arbeiten. Also weniger einfach nur, okay, du hast Town-Theme, du hast Field-Theme, du hast Battle-Theme, sondern eben auch Themes für die Rebels, für bestimmte Motive, bestimmte Themen zu machen. Und das merkt man eben an dem ganzen Spiel auch. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, Final Fantasy II ist, glaube ich, sehr wichtig für die Entwicklung, was dann eben später, was vor allem die story-intensiven Spiele in der Serie angeht. Und ich habe auch das Ja. Gefühl, bis Final Fantasy VI kann man auch irgendwie, hat man immer so das Gefühl, dass sich immer so ein bisschen abwechselt, dass eben die ungeraden Teile immer mehr ein bisschen mehr aufs Gameplay spezialisiert waren, während die geraden Teile immer mehr so auf Story aus sind. Also wird man bei 4 und 6 noch merken, dass 2 so meiner Meinung nach so dieser erste Schritt ist, wo 4 dann eben noch den nächsten Schritt macht später. Also weniger 3, sondern eher 4. Aber ja, das ist auf jeden Fall so das, was, glaube ich, in 2, zumindest von der Story und von der ganzen Thematik her, glaube ich, am meisten bei mir hängen geblieben ist. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass 2 eben auch einfach, ich meine, 2 hat ja schon so ein unglaublich beeindruckendes Intro in der Hinsicht, ne, dass du ja quasi du benennst ja deine Charaktere, du hast es ja immer noch so, dass du die selbst benennen kannst, quasi deine Party, du hast gerade schon gesagt, du hast schon ein bisschen mehr, du kriegst mehr Hintergrund für die und so ein Kram, das ganze Spiel fühlt sich ein bisschen tragender an in der Hinsicht, aber gleichzeitig ist es trotzdem so, dass du die halt immer noch benennst, du machst eine Party und dann siehst du sie, glaube ich, gleich am Anfang sofort quasi sterben und verlieren, indem dir quasi sofort die Macht über sie genommen wird. Und auch der, gerade wieder wie am Anfang, das eben dargestellt wird mit Krieg und diesen ganzen Geschichten, also hast schon das Gefühl, dass es so ein Spiel ist, das plötzlich ganz klar versucht und auch ganz klar sagt, die Story steht absolut im Vordergrund, so, ja. Also bevor du das erste Mal was spielen kannst, so Aber ich ungefähr. glaube, also du kannst dich schon umbenennen, aber ich glaube, das zum ersten Mal hattest du tatsächlich einen Default-Namen für die Charaktere. Die haben Ja, Default-Namen, ja, stimmt. Hieß er nicht Firion heißt der Firion? Held, Ja, genau. genau, ja. Und Ja, genau, das ist halt so genau das Ding irgendwie so. Aber das ist halt, also das ist ja halt das Faszinierende auch an 2 so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, 2 ist auch das einzige Final Fantasy meiner Meinung nach mit dem Step-Progression-System, was sie dann, glaube ich, später nie wieder gemacht haben. Ja. Was auch ganz gut so ist, aber das ist halt genau das, was du gerade gesagt hast, dass man das Gefühl hat, so 2 ging es eher um die Story und das, was sie quasi mit dem Gameplay gemacht haben, das wurde später nie wieder aufgegriffen, hat auch offensichtliche Probleme. Und die Story ist quasi wichtiger, wo in 3 quasi es dann wieder wesentlich mehr um Gameplay zum Beispiel geht. Aber trotzdem super interessant, was 2 in der Hinsicht quasi macht. Im Prinzip ist es dasselbe Team, was sie in 1 hatten, das ist ja auch nur ein Jahr später, das ist wieder Sakaguchi, der das macht, Uematsu ist wieder mit dabei, Amano macht auch immer noch das Charakterdesign. Ich glaube tatsächlich, was noch relativ interessant ist, dass dann jemand Neues dabei war, der eben dieses Step-Progression-System gemacht hat, Akatoshi Kawazu, der dann später Saga und so ein Kram Ja. macht. Also der macht dann später noch andere Titel eben auch für Square. Aber der ist quasi der Designer für dieses Step-Progression-System. Vom Prinzip her ist das Step-Progression-System am einfachsten zu vergleichen mit dem, was heutzutage als einziges Spiel, glaube ich, Elder Scrolls macht. Ja. Dass je mehr du eine Fähigkeit benutzt, je mehr du eine Waffengattung benutzt, desto besser wirst du da drin. In dem Spiel ist es allerdings noch ein bisschen konsequenter, was ich ehrlich gesagt auch ganz cool wieder von der Grundidee finde. Ja. Dass es eben so ist, tatsächlich die Dinge, die du nicht benutzt, werden quasi, beziehungsweise das Gegenteil davon wird gleichzeitig aber auch schlechter. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, zum Beispiel mehr in Nahkampf zu gehen und eben deine Waffen zu leveln, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass du eben in Magie schlechter wirst. Und dadurch ist das System relativ cool eigentlich. Das Problem daran ist, zum einen ist es super einfach zu cheaten letztendlich, weil, ich meine, die dümmste Idee ist schon einfach, HP steigt an, wenn du im Kampf Schaden kriegst. Das heißt, du willst einen Kampf Schaden kriegen. Deswegen können auch die Helden sich gegenseitig attackieren im Kampf. Das heißt, wenn du das geschickt machst, dann kämpfst du quasi auch ein bisschen gegen dich selber, weil du quasi versuchst, einfach möglichst viele von den Stats einzusetzen, die du leveln willst. Und gleichzeitig, das ist, glaube ich, ein Glitch, den sie vielleicht später dann auch in den neueren Versionen entfernt haben, gleichzeitig damals hat es auch noch funktioniert, dass du gleichzeitig, du konntest einen Befehl erteilen und ihn dann, bevor er ausgeführt wurde, abbrechen, aber es zählte trotzdem zur Step-Progression, die du am Ende des Kampfes dann gekriegt hast. Das heißt, das System war relativ einfach zu exploiten, aber trotzdem noch RNG-based, und das ist eigentlich das größte Problem. Also es war immer noch nur eine Chance, dass dein Stat ansteigt. Und wenn du Pech hast, steigt er ganz lange nicht an. Wenn du Glück hast, dann kriegst du halt bei jedem Mal, wenn du ein bisschen Schaden kriegst im Kampf, jedes Mal HP ab und stehst relativ schnell relativ gut da. Ich weiß noch, dass ich selbst auch da stand und teilweise, ich habe einen Gegner am Leben gelassen, habe dann meine Leute sich gegenseitig angreifen lassen und der Heiler hat dann eben seine Magie gelevelt, indem er eben die dann wieder hochgeheilt hat, immer wieder. Ja, genau so habe ich es auch gemacht. Das war halt das Erste, was du gelesen hast. Und natürlich hast du das Gefühl, du musst es natürlich nicht so machen, aber trotzdem war das dann so, naja, mir fehlt gerade HP und ich kann nicht einfach warten, bis irgendeiner der Gegner mich endlich trifft oder endlich mir richtig Schaden macht, weil ein, zwei Schaden, da kriege ich nicht viel HP davon, sondern da muss schon ein bisschen mehr her. Und dann stehst du halt da, okay, dann gut, dann verletze ich mich halt selbst. Das ist halt ein bisschen dumm. Richtig. Also das System hat, wie gesagt, offensichtliche Fehler und auch deswegen wurde es danach nie wieder benutzt, aber allein schon die Idee davon finde ich auch wieder für damit gezeichnet. Die Idee ist ja an sich auch völlig offensichtlich, dass du halt sagst, klar, jemand, der Typ, der halt viel mit seinem Schwert rumschlägt, der wird halt immer stärker wahrscheinlich mit der Zeit. Also das macht ja auch Sinn. Das hätte man nur in der Ausübung anders machen müssen. Ich meine, klar, Elder Scrolls ist dann, ich glaube, in Elder Scrolls gab es nie, dass irgendetwas dann schlechter wird, wenn du etwas in etwas besser wirst. Nee. Also in Elder Scrolls kannst du einfach sozusagen so, den ultimativen Krieger bauen, ja. Das wollten sie natürlich in Final Fantasy nicht. Aber ja, das ist so das, wofür Final Fantasy 2 eigentlich am meisten erinnert wird. Was ein bisschen schade ist, finde ich, weil ich meine, 2, die meisten haben es, wie gesagt, nicht gespielt, aber ich glaube, bei den meisten Leuten, die 2, also die alle gespielt haben, haben 2 relativ weit unten. Für viele ist, glaube ich, sogar das schlechteste Final Fantasy, das es gegeben hat. Aber ich weiß nicht, also ich kann schon nachvollziehen, warum 2 so ein bisschen so ein bisschen runterfällt, aber trotzdem, ich habe so das Gefühl, so das, was sie eben eingeführt haben mit der Story auch, allein die Tatsache, das ist also auch ein Spoiler, aber dass auch wichtige Charaktere im Spiel sterben, was für damalige Zeit auch damals relativ revolutionär war, dass dann auch Helden, die du in der Party hattest, also nicht nur NPCs, sondern die auch in der Party hattest, dann einfach tatsächlich sterben, war auch für damalige Dramaturgie auf jeden Fall extrem, extrem neu. Und man darf auch nicht vergessen, also auch, obwohl Final Fantasy 2, jetzt sage ich auch mal im Nachhinein, jetzt vielleicht nicht so den besten Ruf hat, dass 2 in 2 wie sehr viele Sachen eingeführt haben, die heute Staple in Final Fantasy sind. Also Chocobos kam zum ersten Mal in 2 vor, zum Beispiel. Sid kam zum ersten Mal in 2 vor. Stimmt, der damals Dragoons. Die Aufgabe hatte, dass Dragoons auch, dass du hast dein Luftschiff dafür von ihm bekommen. Und vor allem der zweite damals auch dieses ganz komische System, womit sie versucht haben, Dialoge schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, Das ist aber, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Ja. Das ist aber, also ein super komisches System, aber es ist ein extrem geiles System, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich weiß schon, letztendlich im Gameplay nachher war es ziemlich krümpelig und ist Final Fantasy 2 jemals normal im Westen erschienen? Kam auch später mit Remakes und so. Die erste Version, die rüberkam, war die PS1, der PS1. Core, okay, siehst du, also es war wirklich dann auch wieder Jahre und Jahre später. Ich habe das tatsächlich auch nur so in der Version dann eben gespielt, aber die ganze Idee dahinter, dieses Gimmick, ich habe sogar schon mal die japanische Originalversion gespielt, als ich damals in Japan war, auf einem NES-Emulator. Aber die Idee dahinter ist einfach super spannend eigentlich, dass du halt in Gesprächen gewisse Wörter aufschnappen kannst und diese Wörter kannst du dann in weiteren Gesprächen mit NPCs auswählen, um mit denen eben über dieses Thema zu sprechen. Und das Problem ist so ein bisschen, dass es dazu führt, dass es ist schon eine Art paralleler Level-Grind, weil du einfach jeden nur nach allem fragen musst, ständig, ohne dass es dir wirklich viel bringt die meiste Zeit. Und das natürlich relativ frustig ist, weil du halt einfach in den Dialog gehst, mit dem NPCs alles abklapperst. Ich glaube, maximal gab es 6 oder 8, ich weiß nicht, ich glaube, es gab 6 Themen quasi, die du ansprechen konntest. Aber trotzdem, die ganze Idee dahinter ist auch schon wieder so geil. Deswegen mag ich an 2. Ich kann schon verstehen, warum viele Leute 2 nicht mögen. Ich muss auch sagen, wenn man 2 nachher jetzt heutzutage nochmal spielt, ist es wahrscheinlich schon eins der schlechteren Ob es das Schlechteste ist, weiß ich nicht, aber eins der schlechteren Final Fantasy ist es definitiv, einfach nur was das Spielgefühl angeht. Aber so viele brillante Ideen, die da drin sind, wie man die ein bisschen besser umgesetzt hätte, hätte es, glaube ich, sogar eins der besten Final Fantasies werden können. Ja. Die Idee dahinter zum damaligen Zeitpunkt zu sagen, ich meine, natürlich, es gab damals Adventure Games, die das schon genauso gemacht haben, auch wieder ein Einfluss aus dem Westen, wo dieses ganze System nach, du erhältst gewisse Verben zum Beispiel, gewisse Wörter, nach denen du andere Leute fragen kannst, das war nicht das erste Mal, dass sie das gemacht haben, aber es war das erste Mal, dass es in einem RPG wirklich aufgetaucht ist. Dasselbe mit dieser Step Progression, ich weiß nicht, ob die damals schon vorhanden war, keine Ahnung. Aber selbst wenn nicht, oder selbst wenn doch, ist es trotzdem so, also die, was sie alles letztendlich an coolen Ideen in diesem Spielverein ist eigentlich super lobenswert. Dass alles so gut funktioniert hat, muss ich zugeben. Aber gleichzeitig funktioniert es trotzdem gut genug, dass es immer noch ein spielbares Spiel ist. Und das finde ich schon beeindruckend. Ich meine, letztendlich ist ja auch irgendwie, dass man auch sagen kann, dass man hier schon sieht, Square ist bereit, da was Gameplay-Systeme angeht, immer bereit, Risiken einzugehen. Und wir hatten später, darauf kommen wir wahrscheinlich später noch zurück, da gab es eben ein paar Winner dadurch, wo du sagst, okay, das ist einfach brillant und super gut ausgedacht. Und bei manchen ging es halt ein bisschen in die Hose. Das ist bei zwei halt leider, hast du das Problem, dass relativ viele Dinge gleichzeitig in die Hose gegangen sind. Aber an sich so von der Grundidee her und was sich dabei gedacht haben, muss man schon sagen, Hut ab, dass ihr euch nach einem Sequel dazu entscheidet, okay, wir machen das jetzt einfach mal so und schauen einfach mal, wie das funktioniert. Also dementsprechend. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wie gesagt, es sind halt super viele Stables natürlich auch noch, ne? Leviathan kommt zum ersten Mal vor, du hast schon Sid erwähnt, Dragoons kommen zum ersten Mal vor, Ultima Magic ist zum ersten Mal drin, also das sind schon viele Dinge irgendwie so, die eben damit rein, damit dabei sind. Auch Namen, die wieder auftauchen, was ja auch erst viel später wirklich der Fall ist. Also am Anfang hat man das Gefühl, eins und zwei sind in Spielen auf anderen Welten, denn das hat alles irgendwie nicht wirklich viel miteinander zu tun, aber sowas wie Missidia zum Beispiel wird das erste Mal da benutzt. Also zwei ist schon so etwas, was man dann letztendlich in der Serie immer wieder findet. Das ist halt eben das große Problem, es ist nicht mehr ganz so spielbar, weil halt eben das Gameplay-System leider wahrscheinlich das, die schlechteste Idee war, so ungefähr, die sie hatten. Aber wie Joe schon gesagt hat, ich meine, ja, manche Sachen sind gut, manche Sachen sind schlecht, aber ich finde es ist halt beeindruckend, dass sie damals so viel experimentiert haben. Und zwar ist immer noch ein trotzdem cool beeindruckendes Spiel. Und ich würde halt eben gerade sagen, von der Story her zum Beispiel, würde ich persönlich sagen, viel besser als eins. Ja, definitiv. Also ich meine, eins ist halt klassisch gut, Warriors of Light. Sehr klischeehaft, ja, stimmt schon. Ich meine, immerhin so dieses ganze Dings mit, ja, Zeit, Time Travel und bla bla, das war schon für damalige Zeit, glaube ich, auch ganz cool, aber 2 hat schon mehr, sag ich mal, auch mehr noch eine ernstere Story und dadurch, dass du die Charaktere eben, dass du, wenn du die Default Names benutzt, hast das Gefühl, okay, du spielst jetzt nicht einfach eine Gruppe von Leuten, die aus vielleicht dir und deinen Freunden bestehen, sondern das sind halt einfach die Charaktere, die sind in dieser Welt, die haben diese Umstände, die müssen das und das machen, glaube ich, ist schon auf jeden Fall nochmal spielenswert, wenn man sich das anschauen möchte. Auch da würde ich die PSP-Version empfehlen. Wahrscheinlich. Also die PSP-Version habe ich nie gespielt. Final Fantasy 2 ist ja klar quasi für alle Konsolen auch geportet worden, wie 1 auch, meistens in der Kollektion. Das auch. Und die PSP-Version ist definitiv, meiner Meinung nach. Ist es die PS1-Version? PS1 gab es ja die Anthology damals. Ist nicht die PS1. Die PSP-Version haben sie tatsächlich nochmal neu remake mit neuen Sprites work. Also das PS1-Version sieht ja immer noch relativ pixig aus, aber die PSP-Version sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Ich schick dir mal einen Stream. Okay. Ja, tatsächlich habe ich die PSP-Version, glaube ich, nie gesehen. Ich kenne die PlayStation 1-Version, aber ich habe die PSP-Version, glaube ich, einfach nie gesehen. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, 2 ist, wie gesagt, auf jeden Fall ein trotzdem cooler Teil der Serie, definitiv. Ich würde sagen, wenn wir jetzt nochmal ein Jahr weitergehen, dann kommen wir jetzt zum dritten Teil. Und der dritte Teil ist, glaube ich, tatsächlich so, wenn 1 so quasi das Ganze angefangen hat mit vielen so Grundideen und 2 dann eben so schon einige Mainstays eingeführt hat, ist 3 quasi so ein bisschen die Culmination von allem, was bisher passiert war. 3 ist eigentlich, würde ich sagen, die erste große Quintessenz von Final Fantasy allgemein. Nicht nur, dass die ganzen Dinge darin auftauchen, die später eben, wie gesagt, so Mainstays sind, Kristalle, Chocobos, Airships, Sid, all diese Geschichten. Das ist alles mit drin in 3, aber vor allem eben auch, was viele andere Dinge angeht, eben zum Beispiel auch das Gameplay. Und ich glaube, 3 ist dafür quasi so ein bisschen, ich glaube, wenn man eins wiederholen möchte, könnte man vielleicht sogar mit 3 anfangen. Von den ersten 3, ja. Das sowieso, also aber auch allgemein, man könnte, glaube ich, fast wirklich mit 3 einfach anfangen, wenn man das erste Mal quasi reinschaut. Zum einen auch, weil es davon habe ich nie gespielt, ich habe nur gehört, dass es ziemlich gut sein soll, das DS-Remake. Das erste, was ein 3D-Remake gekriegt hat. Und es ist ehrlich gesagt, muss ich dazu auch sagen, Final Fantasy 3 ist das, also zunächst mal, also Final Fantasy 3 ist original ab 27. April 1990 für den NES erschienen und ist tatsächlich der Teil, der am längsten gebraucht hat, um in den West zu kommen. Nämlich die benannte DS-Version, die, wann kam die denn raus? Die kam 16 Jahre später raus. 2006. Ja, das war die erste offiziell ins Englische übersetzte Version von Final Fantasy 3. Das heißt, auch für mich hat es lang gedauert, bis ich dreimal an die spielen konnte, nämlich ja. Tatsächlich habe ich 3 das erste Mal in der japanischen Version gespielt. Und zwar auch natürlich erst, als ich angefangen habe, Japanologie zu studieren, also nachdem die DS-Version schon rauskam, aber ich hatte keinen DS. Das heißt, ich konnte das nicht spielen. Ich war dann in Japan, habe mir eine PSP gekauft, 2008, also 2 Jahre später. Und habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt eine PSP, ich habe darauf einen NES und SNES einen Emulator. Und dann habe ich da einfach die japanische Version von 3 gespielt. Und die DS-Version habe ich bis heute nicht gespielt. Deswegen sage ich, ich habe es nur gehört, dass sie gut sein soll. Aber ich habe sie selber ganz lange nicht gespielt. Und vielleicht würde ich das irgendwann nochmal nachholen, aber ja, sie soll auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein gutes Remake anscheinend. Das hat gut funktioniert. Aber ja, das, also ich meine, das sagt schon so ein bisschen alles. Das Verrückte daran ist eigentlich tatsächlich, dass Final Fantasy so gut im Westen funktioniert hat, ohne dass es 3 überhaupt jemals gab. Also, ich meine, natürlich 4, 5 und 6 machen auch noch viele wichtige Dinge und gerade 6 ist tatsächlich, glaube ich, einfach so ein brillanter Höhepunkt auch der Serie so ein Stück weit, aber 3, wie gesagt, hat für mich dann damals, als ich es dann gespielt habe, so wirklich tatsächlich so. Das war so wirklich tatsächlich die Quintessenz von Final Fantasy. Da habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, so im Gegensatz zu 1 und 2 springe ich jetzt in eine Welt, die 100% Final Fantasy ist. Wo ich sagen könnte, 1 war noch so ein bisschen losgelöst von allem und 2 war halt eben einfach 2. Das war irgendwie so ein bisschen was Eigenes. Ist 3 so das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, so hier kommen jetzt plötzlich so ganz viele Dinge, die ich sofort wieder kenne. Hier kenne ich das erste Mal Final Fantasy wieder. Und zwar als jemand, der eben von den neueren Titeln zurückguckt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich alle anderen Titel gespielt. Ich hatte 1 gespielt, ich hatte 2 gespielt. Ich hatte 4, 5 und 6 sowieso gespielt und 7 hatte ich gespielt zu dem Zeitpunkt. Und wahrscheinlich halt dann eben schon auch 8 zum Teil und 10, wann kam 10? 2001. Jetzt, wow, okay, das siehst du, das hatte ich dann zu dem Zeitpunkt auch schon gespielt. Das heißt, also ich hatte zudem alles, was ich jemals wirklich an Final Fantasy Wissen anhäufen würde, war zu dem Zeitpunkt dann schon da, mit der Ausnahme von Final Fantasy 14. Das heißt also, für mich war meine Final Fantasy Serie eigentlich schon am Ende angekommen, was so Wissen über die Serie angeht. Und als ich dann 3 gespielt habe, war das für mich so, okay, hier erkenne ich tatsächlich Final Fantasy richtig, richtig krass wieder. Und das liegt natürlich auch ein Stück weit, habe ich das Gefühl, daran, dass es vom Prinzip her, also ich meine, ja, es war wieder Klassensystem. Sie haben das, was 2 war, komplett über den Haufen geschmissen, was 100% Sinn gemacht hat, weil, ja, warum sollte man es auch quasi weiter benutzen? Das hat nicht funktioniert. Und das war tatsächlich, habe ich das Gefühl, irgendwie so ein bisschen das, also allein das Klassensystem war in 3 sehr gut schon, würde ich behaupten. Mit Abstand das beste System, was sie auf dem NES hatten, was auch nicht so wahnsinnig schwierig ist, aber trotzdem so ein bisschen eindrücklich. Und eben auch das System, was man in anderen späteren Teilen, in Teilen zumindest wiederfindet. Und auch wieder Story, würde ich sagen, ja, das geht eben um Kristalle wieder. Der Anfang der Story ist eigentlich wahrscheinlich der schlechteste in allen. Das muss ich natürlich dazu sagen. Der Anfang der Story ist ein bisschen lame, weil du einfach nur mit 4 völlig unbedarften Vollidioten dagegen rumrennst, irgendwo einbrichst und durch Zufall den Wind Crystal findest. Also, so geht das Spiel vom Prinzip her los. Ich meine, klar, du findest dann heraus, okay, das war schon mal bestimmt, ihr seid eben wieder quasi die Warrior of Light, aber ich muss schon sagen, der Anfang ist ziemlich enttäuschend. Aber danach tatsächlich ist es wirklich ziemlich, ziemlich fantastisch. Würde ich behaupten. Ja, also das, ich glaube, Final Fantasy 3 ist, du hast ja schon die Story angesprochen, dazu muss ich sagen, Final Fantasy 3 ist tatsächlich das einzige Offline Final Fantasy, das ich bisher noch nicht durchgespielt habe, weil ich damals, als die DS-Version rauskam, ich war so gehyped auf dieses Spiel. Und das war aber leider damals in dieser Hochzeit der klassisch Turn-Based JRPGs, die damals rauskommen sind, auf der DS, auf der PSP, auf der PS2. Und ich muss einfach sagen, also während ich Final Fantasy 3 gespielt habe, ich war so fertig mit diesem Kampfsystem. Es war so, irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, das ist so langweilig, ich kann nicht mehr dieses richtig klassische Turn-Based-System spielen. Und ich habe es dann irgendwann recht nah am Ende dann aufgehört und irgendwann möchte ich mich ja wieder mal hinsetzen und das auf jeden Fall durchspielen. Aber 3 ist tatsächlich das einzige Spiel, was ich offline Final Fantasy, was ich noch nicht durchgespielt habe. Aber die Story hast du schon erwähnt, wie gesagt, wieder mit Kristallen, auch der Crystal Tower, der ja auch relativ, auch unter japanischen Fans immer noch so mit eines der beliebtesten Enddungeons war, die es in der ganzen Geschichte gab. Auch super coole Themes. Und das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum der Crystal Tower in Final Fantasy 14 zum Beispiel als ganzer Raid so neu aufgegriffen wurde, weil das eben auch in den Erinnerungen von super vielen Spielern einfach super hängen geblieben ist. Und aber ich glaube, dass wirklich das besonderste Merkmal eben von 3 ist eben das Jobsystem, beziehungsweise Klassensystem, was du schon erwähnt hast, weil das eben einfach nochmal eine richtig krasse Weiterentwicklung war von dem, was du in 1 hattest. Also in 1 hattest du halt eben die 6 vorgefertigten Klassen, du kannst die eben aussuchen und kannst am Anfang einmal überlegen, okay, welche 4 Jobs möchtest du eben mitnehmen. Und in 3 hattest du halt wirklich dieses Ding von, okay, wir geben dir super viele Jobs zur Verfügung. Jeder Charakter kann theoretisch in jeden Job wechseln. Wenn du Und vor allem jederzeit. genau, wenn du we wenn bestimmte Job wechselst, dann kriegst du noch mal, dann levelst du die Jobs noch mal separat. Diese separaten Jobs kriegen dann noch mal, können dann noch mal Abilities erhalten, die du dann eben noch anwenden kannst, wenn du in anderen Jobs bist. Das heißt, du hattest plötzlich gameplaymäßig eine so unfassbare Breite an Möglichkeiten, wie du deine Party zusammenstellen konntest. Und das war schon ziemlich krass für die damalige Zeit und hat eben auch viele Jobs, die eben später eben für Final Fantasy auch so berühmt wurden, also jetzt mal abgesehen von den ersten 6, eben auch dann quasi noch verfestigt, dass eben diese Jobs quasi das ist, was eben Final Fantasy ausmacht. Und deswegen kann ich es nachvollziehen, wenn du sagst, Final Fantasy 3 ist so das erste Mal, das Gefühl hast, okay, das ist irgendwie alles, was irgendwie Final Fantasy ausmacht. Du hast Kristalle, Warriors of Light, du hast das Shop-System, die ganze Story mit Kristallen und deswegen kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, warum du sagst, Final Fantasy 3 ist so diese Quintessenz von dem, was Final Fantasy eben später ausmacht. Ja, auf jeden Fall und vor allem eben einfach auch, also ich meine, man muss schon sagen, der schwächste Punkt ist wahrscheinlich ein bisschen die Main Story von 3, würde ich behaupten. Die ist nicht so besonders spannend und tatsächlich ist auch relativ langweilig und was später natürlich leider auch wieder so einen kleinen Trope ist, dieses typische so, okay, der Oberbösewicht ist gar nicht der Oberbösewicht, weil er von irgendjemand anders kontrolliert wird, bla bla bla. Okay, aber das wirst du immer wieder kriegen. Ja, gut, wo gesagt, das sage ich ja. Aber das ist natürlich auch so, das meinte ich ja gerade, das ist halt auch so ein Teil, der eingeführt wurde, von dem ich nicht sagen würde, dass ich ihn besonders mag und mich darüber freue, dass er da eingeführt wurde und dann, er wurde ja nicht mehr da eingeführt, aber weißt du, dass ich das über Jahre hinweg quasi trägt, aber allein schon, was das Spiel eben verstanden hat damals, war eben seine Welt zu bauen. Und vor allem die wirklich gute Story war eigentlich in den Nebenstories. War eigentlich die Charaktere, die du triffst. Und wie, was quasi mit denen passiert, weißt du? Also die Geschichten, die kleinen Geschichten, die nebenher passieren, so ungefähr. Zum Beispiel du triffst einen super, ich glaube irgendwie einen Dragoon, der seine Erinnerung verloren hat, die du ihm wieder beschaffen musst. Du musst irgendwie, irgendwann triffst du, ja, da gibt es die irresten und bescheuertsten Stories in diesem Spiel. Ich kann mich gar nicht mehr alles erinnern. Die aber gerade das Spiel ausmachen und das ist eben das Tolle daran. Die Main Story, kann man drüber sagen, was man will, aber gerade die Nebenstories sind eben, dass die das Spiel ausmachen und dann eben, wie gesagt, das Jobsystem mit den, keine Ahnung, über 20 Jobs war, glaube ich, waren es, ich weiß gar nicht, was für. Und da sind eben auch so Sachen dabei, wie Dragoon, wie Ninja ist schon mit dabei. Auch ein paar Dinge, die nicht mehr mit reinkommen, wie ich glaube, da gab es einen Viking, glaube ich, auch, der dann nie wieder aufgetaucht ist. Ja. Aber ich meine, allein schon, dass halt eben Dragoon das erste Mal richtig mit dabei war. Ninja, wie gesagt, und so. Also, und dass man halt jederzeit switchen konnte, war für ein damaliges Spiel. Also, ich weiß auch, als ich das dann gespielt habe, ich das Gefühl gehabt, ja, das funktioniert natürlich auch entsprechend. Das heißt, es ist mal das Gefühl, damit das richtig gut funktioniert, müsste das Spiel eigentlich noch mehr Breite bieten, so ungefähr. Aber allein der Fakt, dass du während des Gameplays einfach deinen Job wechseln kannst und das ist auch alles, also weißt du, das ganze Gameplay-System schon dahinter so krass komplex ist, ist halt dafür, dass es ein NES-Spiel ist, total beeindruckend. Und das war es auch, als ich es damals 2006 gespielt habe oder 2008 dann gespielt habe, ja, immer noch beeindruckend, dass ich gesagt habe, dafür, dass ein NES-Spiel ist, ich meine, ich bin mit dem NES aufgewachsen, das heißt, ich kenne NES-Spiele. Ich habe viele von denen gespielt. Und ich habe nie ein Spiel gefunden, das tatsächlich so komplex für die damalige Zeit schon funktioniert hätte. Warum war Von das daher ist damals, 3 tatsächlich. Ja, vor bitte? allem war das damals auch relativ aufwendig, weil jeder Charakter wirklich für jeden Job einen eigenen Sprite hatte. Oh ja, Und tatsächlich. Es gibt super viele Sprites. Und die sehen zum Teil richtig geil aus. Dafür, dass es ja. sogar NES ist. Und Allerdings, ich meine, 4 ich Farben. glaube auch, ich glaube auch Summoner war damals das erste Mal als Ich Job hab schon drin. Summer, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das kann sein, das ist auch schon das erste Mal Ja, Summer ich dabei. glaube, Aber das war konntest du das erste Mal, das, Summon? ja, ich glaube, das war der erste mit Summoner Job, bin ich mir Oh, relativ stimmt, ich sicher. glaube, du konntest sogar schon Ifrit. Ja, doch, stimmt, du hast recht. Ich glaube, Ifrit taucht auch zum ersten Mal auf da. Und ich glaube, du kannst auch schon Summer. Ah ja, warte mal. 3, ja, natürlich. 3 ist der Teil, wo da überhaupt nichts erklärt wird von. 3 ist, wo du ein Summoner sein kannst. Und es wird nie drüber gesprochen, dass er plötzlich. Und ich glaube, die waren auch noch gar nicht so ganz nützlich. Aber ich glaube, 3 ist tatsächlich der Teil, wo die Summons eigentlich total verwirrend sind. Weil du kannst Leute summonen, du weißt aber nicht genau, wie das funktioniert. Das wird dir im Spiel nicht erklärt. Du weißt auch gar nicht, warum du mächtige Wesen summonen kannst, die voll die Action machen eigentlich. Und deswegen ist es, glaube ich, super abstrus eigentlich sogar, dass du summonen kannst schon. Ja, ich glaube, ich kann mich da gerade dran erinnern, dass das so ist, dass du wirklich schon summonen kannst. Aber es hat irgendwie noch keinen richtigen. Es fühlt sich so losgelöst vom restlichen Spiel an, weil du eigentlich nichts darüber weißt, was es zu bedeuten Beziehungsweise, ich hat, was glaube, es damals war es soll. einfach so, dass du, dass keiner, der Es war zwar ein ein Summoner und hat Spruch einen halt. Spruch, genau, und das, also es war Ja. nicht groß in die Story eingebaut. Und ich glaube, Summoner ist deswegen, glaube ich, neben dem Dragoon so und dem Red Mage wahrscheinlich so einer der drei einprägsamsten Final Fantasy Klassen, eben weil, das werden wir in späteren Teilen eben noch merken, weil die Art und Weise, wie Summoner eingebaut wird, in jedem Teil mal ein bisschen anders ist. Und Summoner sind mal wichtiger für die gesamte Main Story und mal weniger. Aber der Summoner ist auf jeden Fall schon so ein Job, der extrem speziell ist, auch für später. Deswegen, glaube ich, erwähnenswert ist, dass Summoner zum ersten Mal richtig in 3 eben auftaucht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, für mich ist eher so ein Ding, deswegen habe ich, glaube ich, auch so eine Erinnerung, dass ich halt das Gefühl hatte damals, als ich dann gespielt habe, endlich war es so, es ist weird, dass du Summons hast, aber eben die behandelt werden wie normale Sprüche, weißt du? Weil wenn man die anderen Final Fantasy Spiele schon gespielt hat, weiß man, dass Summons halt ein viel, weißt du, ein viel integralerer und größerer Part werden. Später mit Materias vor allem und so ein Kram, wenn wir dann später zu 7 und so kommen, dann werden Summons plötzlich sogar nochmal viel integraler und das hat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber gerade, wenn man eben diesen Hintergrund aus Final Fantasy hat und weiß, was Summons da sind in späteren Teilen und dann in 3 sieht, dass sie da schon da sind, aber eben ohne Erklärung, ohne irgendwas und sie einfach so, weißt du, Summons halt, ich weiß gar nicht, wie du damals sammeln kannst natürlich, aber ich glaube, selbst Bahamut ist schon dabei. Oder irgendwer von denen ist schon dabei, irgendjemand Großes. Und dann ist es halt super abstrus eigentlich, als jemand, der diese Serie schon kennt, ist zu sehen, zu sagen, so, ist irgendwie weird. Niemand sagt da was drüber, das fühlt sich so ein bisschen angebaut einfach an. Von daher, glaube ich, habe ich das deswegen noch so ein bisschen im Kopf, so dieses Gefühl, das ich damals hatte, von wegen so, jetzt haben wir Summons, aber ich weiß nicht genau, warum und wo die herkommen und was das alles soll. Ich habe hier gerade so eine Liste, also Chocobo, Shiva, Ramu, Ifrit, Titan, Odin, Leviathan und Bahamut. Siehst du, genau, da hast du nämlich schon so einen Haufen auch von diesen ikonischen Summons, die dann, wie gesagt, später einfach nochmal ja, quasi, viel wichtiger quasi werden. Quasi alle, die wichtig, richtig ikonisch sind, sind schon alle drin. Ja, genau. Und das ist halt total abstrus, dass du Shiva Summons und auch eben gerade, weil man auch natürlich noch bedenken muss, so wie zum Beispiel Bahamut, Shiva, gerade Shiva zum Beispiel, das sind halt auch so, das sind halt auch noch mythologische Namen. Und die sind ja auch entsprechend dann in dem Spiel so dargestellt. Du denkst so, okay, es gibt also anscheinend einfach einen Typen, der Götter beschwören kann. Wir reden da nicht drüber und das ist anscheinend auch nicht so ein großes Ding. Und so mächtig sind sie auch gar nicht, aber es funktioniert schon. Ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Aber ja, also 3 ist tatsächlich, würde ich sagen, wir haben jetzt bei 1 und 2 gesagt schon, schwer zu sagen, ob die heute noch mal spielen kann, ob die sich quasi noch bis heute gehalten haben. Bei 1 würde ich klar sagen, wahrscheinlich eher nicht, bei 2 ähnlich. 3 habe ich das Gefühl, das ist das erste, wo man ganz klar sagen kann, ja, das kann man nochmal spielen. Natürlich auch, weil es die DS-Version gibt, die garantiert auch auf Steam verfügbar ist. Die ist auf Steam verfügbar und der DS-Port ist mittlerweile auch auf der PSP. Das heißt, kann man auf der PSP und auf der Vita auch spielen. Genau, also deswegen, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das kann man gut nochmal spielen. Tatsächlich würde ich aber fast empfehlen, es irgendwie auf einem PSP-Emulator oder so zu spielen, wo man Save-States machen kann, weil Final Fantasy 3 ist berühmt für den schwersten End-Dungeon ever. Oh ja, der ist ziemlich beschissen. Du kannst nur außerhalb von Dungeons speichern, ja. Ja, und ich glaube, der Dungeon dauert 3 Stunden und der Boss ist mega hart und wenn du stirbst, musst du nochmal durch den gesamten scheiß 3 Stunden Dungeon. Und das Komische daran ist auch nochmal zusätzlich, dass es auch total verwirrend ist, weil es keinen anderen Dungeon davor in dem Spiel gibt, der so ähnlich ist. Du hast normalerweise eigentlich einen Dungeon, läufst du durch. Ich glaube, so ein Dungeon dauert normalerweise so knapp 15 Minuten, 30 Minuten oder so. Das heißt, richtig langes Backtracking hast du davor eigentlich nicht. Das Speichersystem ist nur ein einziges Mal scheiß im ganzen Spiel und das ist genau an diesem scheiß Enddungeon. Und das Problem ist halt, es ist natürlich Random Encounter. Das heißt, du kannst einfach rausrennen und wieder reinrennen zum Boss. Und wenn du halt rausrennst, dann musst du halt Millionen Mal kämpfen und wenn du reinrennst, auch nochmal. Das heißt, ja. tatsächlich, das stimmt allerdings, ja. Save States in der Hinsicht, das ist, glaube ich, relativ sinnvoll, ja, das stimmt. Dass man zwischendurch nochmal drin speichern kann, das auf jeden Fall war. Aber ja gut, dann beenden wir damit die NES-Ära und kommen dann zum vierten Teil, der dann die Super Nintendo-Ära einläutet. Ja, und ich würde sagen, wenn du, klar, Final Fantasy 3 ist, glaube ich, den ersten, wo ich sagen könnte, okay, den kann man heute spielen, aber ich würde immer noch sagen, Final Fantasy 4 ist ja so tatsächlich der richtige Beginn von, okay, das ist modernes Final Fantasy. Und das liegt an mehreren Gründen. Ich meine, klar, der Sprung vom NES zum SNES ist deutlich spürbar. Also nicht nur was Grafik, Effekte und so weiter angeht, sondern einfach, ja, eigentlich alles. Das Spiel kam original am 19. Juli 1991 eben für den Super Nintendo raus. Und genau, das klassische Team, also Sakaguchi, Amano, Uematsu, ist eben immer noch mit an Bord. Und Final Fantasy IV ist tatsächlich das erste Final Fantasy meiner Meinung nach, wo man merkt, okay, das ist quasi die Richtung, in der sie vor allem mit der Story eben hinwollen. Ja. Und Final Fantasy 4 ist aber nicht nur auch im Story-Bereich super wichtig, es ist im Gameplay-Bereich super wichtig, weil mit Final Fantasy 4 eben das ATB-System eingeführt wird, was quasi absolutes Mainstay für die Serie bleiben sollte bis quasi 12, 13. Und auch eben was die Musik angeht. Also Final Fantasy 4 ist dann auch tatsächlich der erste Score, wo ich sagen würde, okay, da fängt jetzt an, die absolute Brillanz von Uematsu scheint da auf jeden Fall durch dieses Werk durch. Und deswegen ist 4 für mich eines meiner Lieblings-Final Fantasies definitiv und auch eines der wichtigsten für die ganze Serie, meiner Meinung nach. Jetzt muss man natürlich die ganzen Einflüsse, die jetzt 1 bis 3 eben hatten, mal vorwegnehmen, würde ich sagen, 4 ist definitiv das Wichtigste für das, was modernes Final Fantasy eben ausmacht. Das würde ich 100% unterschreiben, ja. Und das geht auch schon damit los, also Final Fantasy 4 legt eben dieses ganze Jobsystem aus 3 wieder ad acta und konzentriert sich ähnlich wie 2 wieder auf eine Story mit vorgefertigten Charakteren, die haben alle Namen, die haben schon vorgefertigte Klassen und Final Fantasy 4 fängt auch schon super, wie soll ich sagen, super spannend an. Man spielt Cecil, ein ja, Dark Knight des Imperiums oder des Königreichs von, ich habe vergessen, wie es heißt. Crap. Baron. Baron, genau. Und das erste, was du machst, ist, du bist auf dem Luftschiff mit deinem Kumpel Kain, der Dragoon, und hast eben den Befehl deines Königs, ein Dorf auszulöschen, in dem Magier bzw. Summoner leben, nämlich Mysidia. Und das heißt, das erste, was du machst, ist wirklich, du spielst diesen Typen, du mit Kain zusammen gehst du durch diese Höhle, besiegst einen Summon und dann brennst du dieses Dorf nieder. Und das ist schon super eindrucksvoll für ein Opening. Ich meine, Final Fantasy ist eigentlich relativ bekannt dafür, relativ coole Openings zu haben, aber selbst 4 ist etwas, was mir immer noch sehr stark im Gedächtnis geblieben ist, weil de facto spielst du am Anfang einfach den Bösewicht. Cecil, ohne dass er selbst vielleicht böse ist, aber er führt einen Befehl aus, er ist ein Soldat. Er denkt in dem Moment nicht wirklich drüber nach, sondern er macht einfach. Und damit beginnt die ganze Geschichte, nämlich, dass er das Gefühl, okay, er kann das eben nicht mehr, er kann dem Ganzen nicht mehr folgen, er möchte das nicht mehr, möchte nicht mehr einfach blind Befehle befolgen, wo er das Gefühl hat, dass es einfach ethisch falsch oder eben richtig ist, oder wo er weiß, dass es halt ethisch falsch ist. Und darauf baut es dann eben diese ganze Story auf und dann hast dann eben super, memorable Charaktere, wie zum Beispiel eben Kain der Dragoon, der dann eben im Verlauf des Spieles immer wieder das Problem hat zwischen seiner Freundschaft mit Cecil und seiner Loyalität zum Königreich, der dann auch einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Du hast Rosa, die Love Interest von Cecil. Du Und hast das erste Mal, dass es das überhaupt gab, sogar fast über allgemein in, das muss man nochmal, ich will, sorry für die Unterbrechung, aber nur um es quasi nochmal klar zu machen, dass man einen Hauptcharakter hat, der schon ein Love Interest hat, die vor allem schon zusammen sind, also, ne, und das ist allgemein etwas, was über alle RPGs des Universums hinweg zu dem Zeitpunkt damals fast ungesehen war. Also Final Fantasy IV hat quasi das erste Mal überhaupt sowas gehabt, wie eine Liebesgeschichte quasi zentral. Und das wird ja auch später noch wichtig in der Story, also gerade das ist super bemerkenswert allein schon. Und du hast dann auch Rydia, die auch super, super cooler Charakter ist, eben ein Mädel, das eben aus diesem Mysidia-Dorf ist, aus dem Dorf der Summoner, die Attacke überlebt und dann auch quasi dann später der einzige Charakter ist, der dann tatsächlich sich dann auch physisch verändert. Also ihr Sprite verändert sich, weil sie in einem Ort dann leben wird, in dem die Zeit schneller vergeht und sie dann eben ja älter wird. Und das ist auch quasi das erste Final Fantasy, in dem wirklich Summons eine richtig große Rolle spielen, weil eben Rydia eben als Summoner dann auch was die Story angeht, eben eine ganz besondere Rolle einnimmt. Und generell die ganze Story von Final Fantasy IV, eben von Cecil auf seinem Weg, wo er versucht, okay, für seine vergangenen Taten eben zu büßen, dass dann eben dann auch dieses richtige Moment in der Story, dass eben er vom Dark Knight zum Paladin wird, was auch mega krasser Moment ist einfach, dass er in diesem Spiegel gegen sich selbst kämpft und dann eben komplett seine Klasse wechselt. Das ist ein Klassenwechsel wirklich, nicht nur wie ein 3 quasi, okay, du wechselst deine Klasse, sondern das hat einfach einen storytechnischen Hintergrund, warum du deine Klasse wechselst. Plötzlich ganz andere Abilities hast, nicht ganz anders spielt. Und eben dann auch diesen Gegensatz zwischen Dark Knight, der eben seine Stärke eben daraus zieht, dass er eben entweder sein eigenes Leben opfert, um stärkere Attacken auszuüben, oder ein Paladin, der halt gleichzeitig ein Tank ist, aber gleichzeitig auch ein Healer. Ist auf jeden Fall schon super krass, wenn ich daran zurückdenke. Auf jeden Fall. Und vor allem, was man natürlich auch dazu sagen muss, und das ist, glaube ich, etwas, was für mich viel immer mit am meisten ausgemacht hat, ist einfach auch zum ersten Mal das Gefühl, dass eine Spielefirma eine so brillante Konsequenz von Gameplay und Story hat. Also, weißt du, was ich meine? Dass du das Gefühl hast, eben, Cecil ist halt ein Dark Knight und ist schon ein Accomplished, ich meine, der ist ja General oder so, der ist ja, führt der nicht irgendeine so Luftschifffahrt an? Wie heißen die nochmal? Red Wings Red, oder so? Red Wings, ja. Ja, genau. Und das heißt also, der ist ja schon quasi ein kompletter Charakter. Das heißt, du kriegst ja am Anfang des Spiels eigentlich einen Charakter, der ja schon Stufe, was ich was sein müsste, der schon eine gewisse Ausrüstung haben müsste und so weiter und so fort. Aber eben auch zu sagen, die Erklärung dafür, und das ist heutzutage was relativ Normales, aber für damalige Verhältnisse, glaube ich, fand ich das ziemlich spektakulär, die Erklärung dafür zu haben, warum der wieder ganz am Anfang anfängt, weil er eben komplett seine Klasse wechselt, weil er alles ablegt, was früher er war und einfach zu einem komplett neuen Charakter wird. Und es gibt noch nachher spätere, noch bessere Beispiele dafür. Mein Lieblingsbeispiel erzähle ich dann nachher noch, wenn wir dann vielleicht da gleich hinkommen. Aber diese Idee, einfach zu sagen quasi, dass man Gameplay und Story auch so konsequent miteinander verbindet, dass man das Gefühl hat, es gibt eine Gameplay-Erklärung dafür, warum gewisse Dinge passieren, weißt du? Oder es gibt eine Story-Erklärung, warum gewisse Gameplay-Dinge passieren, und es gibt eine Gameplay-Erklärung, warum gewisse Story-Dinge passieren. Das ist schon wieder sowas, was man, glaube ich, was so eine lebendige Welt erschafft, die ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatte die noch niemand so in der Form gesehen. Und das ist eigentlich das Beeindruckende auch daran. Aber ich muss auch sagen, tatsächlich allein schon der Einstieg, was die Story angeht, ich würde sagen, es ist ganz schwer. Ich würde sagen, ich teile das ein bisschen auf. Für mich gibt's die ersten 6 Final Fantasies, NES und SNES. Sie merkt schon einen Sprung vom NES aufs SNES, also zwischen 3 und 4, aber man merkt noch die klare Verwandtschaft, und ich würde dann sagen, von 6 auf 7 kommt dann der richtig große Sprung, der sehr, sehr viel verändert. Da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Es geht auch darum, Dinge einfach, wie das Feeling von der Welt ist, wie das Design ist und so ein Kram. Also da verändern sich tatsächlich relativ viele Dinge, und deswegen spalte ich das immer so ein bisschen da für mich persönlich auf. Und von den ersten 6, die ich halt eben so ein bisschen als fast eine eigene Reihe sehen würde, ist 4 wahrscheinlich sogar mein Lieblingsteil. Ja, 6 ist unglaublich brillant, da werden wir dann auch noch drauf kommen, wenn wir über 6 reden. Aber 4 ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, 4 funktioniert auf so viele Arten und Weisen einfach so geil. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen natürlich daran, dass mir 4 ein bisschen besser gefällt, weil mir 6 vom Setting her nicht so gut gefällt wie 4. Weil ich 4 noch ein bisschen mehr klassisch Fantasy finde und 6 halt wesentlich mehr in Richtung Technik-Steampunk-Cypher geht. Genau. Ja, und das ist so ein bisschen so der Unterschied. Aber deswegen würde ich fast sagen, 4 ist mein Lieblings-Final Fantasy von den ersten 6. Und das ist eben die Story vor allem einfach auch. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ich mag eben natürlich dann auch, was ich an dem Jobsystem geil finde, ist eben die Freiheit, die es bietet. Aber ich mag, dass du vorgefertigte Klassen und Charaktere hast, weißt du? Also ich mag das eigentlich ganz gerne, gerade in einem Party-Rollenspiel, dass ich Leute kriege, die eben schon eine Story haben, die das sind, was sie sind, aus einem gewissen Grund. Und das nicht einfach nur quasi frei für mich verfügbar. Genau, die auch über ihre Klasse sich identifizieren lassen quasi. Genau, richtig, ja. Genau, und das war halt auch, wie gesagt, nur der Storyteil. Was auch super wichtig war, habe ich jetzt vorhin schon erwähnt, ATB-System. Ich habe natürlich 4 damals nicht gespielt, als es rausgekommen ist. Also habe nicht diese Transformation mitgemacht von, okay, ich habe jetzt 1 bis 3 gespielt, beziehungsweise ich habe Dragon Quest 1 bis 3 gespielt und habe eben dieses klassische rundenbasierte Kampfsystem im Kopf. Und dann kommt einer rüber und sagt, okay, wir machen das, hauen das jetzt ein bisschen über den Haufen und machen das ein bisschen dynamischer, indem wir euch einfach sagen, okay, ihr könnt immer nur alle paar Sekunden, könnt ihr für jeden Charakter einen Befehl eingeben. Aber wenn ihr lange braucht, um diesen Befehl einzugeben, in der Zwischenzeit läuft die Zeit einfach weiter und die Gegner machen einfach und machen und machen. Und das führt einfach dazu, dass du eben, klar, du hast schon diesen strategischen Aspekt von Turn-Based Combat immer noch, aber gleichzeitig dazu hast du noch dieses Gefühl von Urgency und Dynamik. Das ist das Gefühl, okay, wir sind jetzt halt in einer Kampfsituation, da kann ich halt nicht 20 Sekunden rum überlegen und sagen, soll ich jetzt Magie benutzen oder doch angreifen, sondern naja, muss halt machen, weil sonst kriegst du halt aufs Maul. Und ja. Das klingt dann, wenn man, keine Ahnung, viele andere haben auch mit 7 angefangen, man geht da zurück und hast das Gefühl, okay, es hat das gleiche System wie 7, ist nichts Besonderes, aber wenn man sich die Perspektive nochmal vor Augen hält, naja, das war halt vorher alles anders und war das schon... Ich meine, das ist 1991. Ja, 1991. Ist das schon ein riesiger Schritt und hat dann auch das ganze Kampfsystem so viel dynamischer gemacht. Ist Final Fantasy 4 ist auch das erste oder das einzige Final Fantasy, in dem du 5 Party-Member hast. Das heißt, du hast dann auch relativ viele Charaktere, denen du gleichzeitig Befehle geben musst. Das hat das Ganze schon mal auf eine ganz andere Ebene nochmal gehoben. Und Hiroyuki Ito, habe ich ja vorhin schon erwähnt, der wird später noch für viele andere wichtige Gameplay-Elemente wichtig sein. Hat damit schon auf jeden Fall auch gezeigt, ja, er ist ein bisschen zu unbekannt, habe ich manchmal das Gefühl, dafür, dass er so wichtig ist eigentlich für die Entwicklung der Serie. Aber oh ja. Aber ja, ATB-System war für damals auf jeden Fall absolut brillante Idee. Auf jeden Fall. Wobei ich immer noch sage, und das ist halt so ein bisschen den kleinen Quarrel, den ich damit habe. Ich bin ja, also ich meine, das habe ich wahrscheinlich im Podcast noch nicht viel erwähnt, Joe weiß es aber, ich bin nicht der größte Fan vom ATB-System, auf gar keinen Fall. War ich auch noch nie. Ich mag diese Verschmelzung nicht so wahnsinnig gerne. Ich habe auch das Gefühl, sie fühlt sich dafür zu mechanisch an, für das, was sie eigentlich sein will. Ich hätte eher lieber reine, pure, einfache Strategie in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch wieder ein bisschen zu weit gefasst eigentlich das Wort, aber was ich in den ersten 3 Teilen so ungefähr hatte, oder dann halt eben eher so Echtzeit-Taktik in Anführungsstrichen, wo es dann eben nicht noch an so ein sehr mechanisches System von, da läuft ein Balken voll und wenn der dran ist, dann darf ich was machen, so ungefähr ist. Aber natürlich ist es trotzdem super, super wichtig, dass eben genau das passiert ist, dass eben das ATB-System da eingeführt wurde. Ich bin nicht der größte Freund davon, aber tatsächlich muss ich auch sagen, trotzdem ist es wahrscheinlich eins meiner Lieblings-Final Fantasies und du hast völlig recht, also Ito, glaube ich, wird da viel oft unterschätzt, weil der, bevor der überhaupt das erste Mal richtig irgendwie namentlich groß erwähnt wurde als ein Director von irgendwas, hat der 3, 4 wichtige Dinge designt, die komplett maßgebend für Final Fantasy waren. Und das kriegen die meisten Leute nicht so wirklich mit. Und in dem Fall ist es eben genau das ATB-System. Aber um eben auch da noch mal ein bisschen drauf zurückzukommen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich meine, die Story haben wir jetzt schon mal ein bisschen umrissen. Was man unter anderem in der Story, was halt ganz cool ist, du hast halt eben deine Mainstay-Charaktere quasi. Es ist ein bisschen weird manchmal, weil, ja, also du hast vom Prinzip her deine festen Charaktere, die du meistens halt mitnimmst, und du hast immer wieder Gastcharaktere, die du eben mit reinbringst. Und normalerweise passiert es, indem einer deiner Gruppenmitglieder stirbt. Überraschung, die meisten von denen sterben aber nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, keiner von denen stirbt. Doch stirbt. Einer stirbt. Nee. Doch, einer stirbt. Teller stirbt. Ach stimmt, Teller stirbt, ja. Ja, da wollte ich eben nicht gleich noch drauf hinaus, aber ja, genau, also einer stirbt, aber normalerweise ist immer so ein komisches so, oh nein, der ist tot, du denkst auch wirklich, der ist tot, das ist auch nicht so, dass es dann Hinweis dann in dem Moment drauf gibt, dass der wahrscheinlich nicht tot ist, sondern du denkst wirklich, okay, der ist jetzt tot, stellt sich im Nachhinein raus, ist nicht der Fall, und das ist immer so ein bisschen der Prompt dafür quasi, um neue Charaktere reinzuswappen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob 4 nicht so eines der ersten JRPGs oder RPGs generell war, die einfach je nach Story immer wieder Charaktere ausgetauscht haben, also das ist nicht einfach, du hast eine Party, durch die gehst du durch das ganze Spiel, sondern es kommen neue dazu, es kommen manche raus, und wenn die Story das eben diktiert, dann hast du eben nur die Leute eben für diesen Teil. Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon da war, kann ich ehrlich sagen. Vorher wüsste ich, also keine Ahnung, gut, bei anderen Spielen weiß ich nicht, in Final Fantasy auf gar keinen Fall. Ja, in Final Fantasy auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Aber selbst auch im Westen, also das hast du auch immer noch relativ selten, macht ja auch Sinn, also ich meine, ein Stück weit, entweder hast du es eben so, wie es dann in späteren Teilen ist, ich glaube in 6 das erste Mal in Final Fantasy oder in 5, weiß ich gerade nicht so genau, wo du halt einfach sagen kannst, okay, ich kann mir einfach aussuchen, ich habe immer nur eine 4-Mann-Truppe, aber ich swap einfach Leute raus, weißt du, ich mache es einfach frei. Ich sag bestimmt einfach, okay, jetzt will ich die Leute mit dabei haben, dann wechsle ich einfach aus. Tatsächlich sind im Vierer eben so, dass es tatsächlich eher Story bestimmt ist und dass du nicht jederzeit einfach frei wechseln kannst und dass es einfach gewisse Momente gibt, in denen du Leute quasi mit reinnehmen kannst und wieder rausnehmen kannst. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte noch, und das war das Ding, was ich nämlich gerade schon gesagt habe, ein einziger Charakter stirbt wirklich und das ist Teller. Teller ist ein Magier, dessen Tochter ist gestorben, ist es sogar bei dem ersten Angriff auf Mysidia? Ich glaube sogar bei Mysidia. Ich glaube, seine Tochter würde Mysidia getötet. Ich glaube, Rydia ist seine Enkelin, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, das ist schon ein bisschen ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das Mysidia war. Ich weiß nur, irgendwie durch dieses Königreich, ich will es die ganze Zeit Empire nennen, obwohl es das zu dem Zeitpunkt gerade gar nicht ist, aber irgendwie durch einen Anschlag stirbt eben seine Tochter und er will deswegen Rache nehmen. Und das ist so sein bestimmender Faktor, so ungefähr. Das ist für Teller so das Bestimmende. Und das Interessante daran ist, Teller hat einen Spruch, der nennt sich Meteo. Beziehungsweise eigentlich sollte, ich glaube, da gibt es auch diese lange Geschichte drüber, dass es eigentlich mal Meteo heißen sollte, dass es ein Tippfehler war. Und ab jetzt heißt es halt, das heißt bis heute Meteo, obwohl es eigentlich Meteo sein sollte. Und diesen Spruch kann er aber im kompletten Spiel nicht benutzen, weil er capped, was seine Magiepunkte angeht, zu dem Zeitpunkt, da sind wir jetzt die ganze Zeit gar nicht drauf eingegangen, es hat sich schon nicht gewechselt, weil da gibt es Magiepunkte. Und seine cappen bei 90 und er braucht aber für Meteo 99 Magiepunkte. Und das heißt also, er kann das ganze Spiel über diesen Spruch gar nicht benutzen, aber er hat den. Und es gibt aber eine bestimmte Stelle im Spiel, in dem er diesen Spruch benutzt. Und das ist nämlich eben, wo er, steht der Golbis gegenüber? Ich glaube, es ist sogar, wo er gegen Golbis, wo der Kampf gegen Golbis der erste. Und dann benutzt er diesen Spruch aber trotzdem. Er sagt das auch. Ich glaube, er hat sogar einen Prompt dafür. Dialog-Prompt, bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Und dann benutzt er diesen Spruch. Und im Spiel ist es eben so, dass wenn du all deinen MP verbrauchst, ich glaube, wenn du deine HP verbrauchst, bist du einfach nur bewusstlos. Wenn du deinen MP verbrauchst, stirbt der Charakter theoretisch. Und das heißt, also, er benutzt mehr Magie, als er benutzen kann und vernichtet sich dabei quasi selber. Und allein schon, das ist halt, das finde ich halt so brillant heute noch, dass ein Design darüber nachgedacht hat, dass es einen Spruch gibt, den er von Anfang an hat, den du auch siehst, den du sehen kannst. Und du siehst auch, wie viel der kostet. Und du siehst, dass er den eigentlich gar nicht benutzen kann. Du denkst, naja, irgendwann wird es vielleicht nochmal einen Moment geben, wo dann mein Cap angehoben wird auf 100 oder so ein Kram. Ist aber überhaupt nicht der Fall. Und vor allem ist Meteor nicht mal so der mächtigste Spruch. Du kriegst später noch Fußwehr, über den wir auch schon geredet haben. Der kann Meteor, glaube ich, für die Hälfte seines Manas kosten, so ungefähr, casten. Das ist also nicht das Problem. Aber das quasi immer gesagt, wir designen das so, dass er diesen Spruch hat, dass er aber nicht genug Mana hat, um ihn zu benutzen. Und dann in einem Story-Moment macht er es trotzdem und stirbt genau deswegen. Also weißt, es gibt eine Gameplay-Erklärung dafür. Das ist bis heute so mindblowing eigentlich. Ich finde, es ist ein so brillanter Moment, obwohl er eigentlich nur so nebenher und klein ist, dass ich das, weiß ich auch nicht. Worauf wollte ich vorhin hinaus, als ich gesagt habe, es ist halt so beeindruckend, wie diese Konsequenz von Gameplay und Story irgendwie miteinander einhergehen und eben das, was man sieht, tatsächlich auch irgendwie überall wiederzufinden ist. Das ist nicht einfach nur von der Story diktiert wird, sondern du findest es in seinem Menü, du findest es in seinem Charakter. Super brillant eigentlich. Ja, seine Tochter war Anna, die, das ist die, die in Edward verknallt war. Ach so. Nee, dann passiert sie aber doch später, oder nicht? Ah, nee. Das passiert doch schon vorher. Aber er war ja immer dagegen, dass sie und Edward eben ein Paar werden und sie opfert sich ja für Edward und stirbt. Ja, das ist ja sowieso das größte Problem, weil Edward eh der größte Vollidiot im Spiel ist. Also tatsächlich leider der beschissenste Charakter. You spoony Bart. Aber, wo du jetzt gerade von Edward geredet hast, Final Fantasy IV und Musik. Ja. Ist super, super wichtig. Final Fantasy IV ist, glaube ich, das erste Final Fantasy, in dem Uematsu für fast alle Charaktere eigene Character Themes gemacht hat. Und Character Themes ist etwas, was für die Uematsu einfach super berühmt ist. Mit seinen Character Themes baut er eben Leitmotive ein für bestimmte Charaktere. Du weißt immer an bestimmten Stellen, okay, das ist jetzt, geht jetzt gerade genau um diesen Charakter. Er konnte es wie kein anderer eben konnte er Charaktere eben mit Musik beschreiben. Und Final Fantasy IV ist wirklich das erste, wo es richtig, richtig deutlich wird. Also Theme of Love zum Beispiel ist quasi das bekannteste Thema aus dem ganzen Soundtrack, ist quasi Rosas Thema, also die Geliebte von Cecil, und war sogar so bekannt, dass es tatsächlich in japanischen Grundschulen im Musikunterricht gelernt werden musste. Oh, stimmt, ja, das habe ich auch schon irgendwo gesehen. Ja, und das ist tatsächlich keine Urban Myth, sondern das ist tatsächlich wahr. Also Final Fantasy IV, der Soundtrack, ist wunderschön, hat wunderschöne Tracks. Rilia's Theme ist, glaube ich, eines meiner absoluten Lieblings-Character-Themes ever. Ja, daran kann ich mich, glaube ich, auch erinnern. Das war ziemlich gut, ja, das stimmt. Und natürlich profitiert das Spiel von dem absolut genialen Soundchip, der im Super Nintendo da war. Also da hast du sofort gemerkt, okay, der Sprung vom NES zum Super Nintendo war richtig krass, was die Musik angeht. Plötzlich hatten sie, ich meine, es waren immer noch limitiert auf gewisse Tonspuren, aber trotzdem hatten sie, glaube ich, doppelt so viele Tonspuren wie früher. Und wenn man dann überlegt, was Uematsu mit, glaube ich, damals 4 oder 6 Tonspuren schon gemacht hat, und wenn er jetzt das Doppelte zur Verfügung hat, plötzlich merkst du, wow, da ist noch viel, viel mehr dahinter. Und der Super Nintendo Soundchip sowieso einer der besten Soundchips, die je gemacht wurden. Ironischerweise von Sony. aber ja, Final Fantasy IV, der Soundtrack, ist, glaube ich, so der erste Soundtrack, wo ich das Gefühl hatte, wow, Uematsu, da merkt man total, in welche Richtung es später gehen sollte. Und wie gesagt, die Character Themes, Final Fantasy IV, die Boss Themes, Battle Against the Four Fiends zum Beispiel, absolutes Staple in Sachen Final Fantasy Battle Themes. Richtig, richtig. Außerdem auch fantastische Bosskämpfe zum Teil. Ja, generell, also auch die Bosskämpfe mit Four Fiends, die Bosskämpfe gegen Golbis und überhaupt auch das ganze Setting, dass du dann irgendwann feststellst, okay, wir müssen noch auf den Mond drauf, mit dem Lunar Whale. Ja, da wird's ein bisschen bescheuert. Ist das nicht mit dem, das ist doch schon mit dem Wal. Ja, genau, mit dem Lunar Whale. Ja, richtig. Oh Gott, ja, stimmt. Also, ja, tatsächlich muss ich auch sagen, dass, ja, storymäßig das einzige große Wermutstropfen ist halt, dass du wieder dieses typische Ding hast, Golbis ist natürlich nicht der Oberbösewicht, sondern der wird von wem anders kontrolliert. Das kennt man ja. Zero irgendwie. Moose das, heißt ja, der. Genau. Das passiert so nach der Hälfte der Story ungefähr, nach der Hälfte der Zeit, wo du ihm die ganze Zeit daher rennst, findest du das dann raus, dass er doch nicht der große Bösewicht ist. Was ein bisschen schade ist, weil gerade Golbis eben auch als Bösewicht super gut funktioniert bis dahin eigentlich. Nur man das Gefühl hat, so, weißt du, der ist halt relativ persönlich. Irgendwie, und du rennst ihm halt ziemlich lange auch hinterher in der ganzen Story. Wie gesagt, du hast schon 20 Stunden oder so zu dem langen Zeitpunkt gespielt. Rennst die ganze Zeit in dem her und dann ist es plötzlich nicht mehr der Wichtige. Aber gerade sowas wie Ruby Kent habe ich noch super gut in Erinnerung. Ja. Der, glaube ich, auch allgemein als einer der besten Bosse in Final Fantasy IV gilt, der tatsächlich super interessant tatsächlich ist, weil er halt eben auch, ich glaube, der heilt dich sogar noch vorher, bevor du seinen Bosskampf anfängst. Und ist einfach ein super merkwürdiger Bosskampf, aber super cool gemacht. Und ja, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, ich kann nicht oft genug erwähnen, wie beschissen Edward ist. Weil Edward, das habe ich nämlich gerade auch nochmal gelesen, lustigerweise. Edward hat tatsächlich ja auch eine seiner Fähigkeiten ist Hide. Und die Fähigkeit macht folgendes, sie entfernt ihn aus dem Kampf. Und das heißt, du kämpfst dann einfach mit 3 Leuten weiter. So nutzlos ist Edward, dass eine seiner Fähigkeiten ihn einfach aus dem Kampf entfernt. Aber ich finde es auch das ist wieder so konsequent, dass es gibt einfach eine Mechanik, ja, wo er sich einfach aus dem Staub machen kann. Wenn du das natürlich, aber es ist trotzdem noch so, ich gerade wieder gelesen, habe ich gedacht, so stimmt, ey, Edward ist echt einfach Endscheiße. Naja. Ja, also 4 würde ich auch sagen, ich meine, wie gesagt, auch die Story, auch die Musik gerade und so, also 4 ist tatsächlich einfach schon ein sehr brillantes Spiel. Und auch da würde ich wieder sagen, ja, das lässt sich heute immer noch sehr, ja, sehr definitiv. Gut spielen. 4 lässt auch da gibt es Remakes überall. Ich weiß gar nicht, wo das Remake es gibt ein DS, verfügbar es gibt ist. Es gibt ein DS-Remake, das ist quasi auch ein 3D-Stil, genauso wie das Remake von 3. Übernimmt, aber das ist auch noch eine Anekdote, die ganz, ganz nützlich ist. Als Final Fantasy IV rauskam, war es so schwer, dass Square tatsächlich ein paar Monate später ein neues Modul rausbringen konnte mit der Easy-Variante des Spiels, weil das Spiel so hart war. Ich glaube, schon der erste Boss, gegen den du kämpfst, in diesem Nebel-Dungeon, gegen dieses eine Nebel-Summon, ich glaube, das Vieh hat, weiß nicht mehr, 50% Chance, dich zu petrifyen, und in dem Moment kannst du petrify einfach nicht heilen. Also es war einfach fast ein bisschen broken in dem Moment und das mussten sie, da mussten sie auf jeden Fall die Schwierigkeitsgrad zurückfahren. Aber der DS-Teil von 4 ist teilweise, ist nicht ganz die, glaube ich, die Hard-Version, aber ist relativ schwierig. Die Game Boy Advance-Version ist einfacher, die PSP-Version auch. Ich würde sagen, von Ich der habe die Optik einfache her, Version gespielt, ja, von der Optik her ist die PSP-Version, glaube ich, am schönsten. Die PSP-Version kommt auch mit dem Sequel, das sehr viel später rauskam, After the Moon oder wie das heißt. Habe ich ehrlich gesagt selber noch gar nicht gespielt. das heißt The After Years, ja, das Ja. war super scheiße. Ich habe es auch nie gespielt, ich habe nur gehört, dass es super Ja. scheiße sein soll. Also wahrscheinlich entweder auf dem DS, auf dem Game Boy Advance, auf der PSP, je nachdem. Ja, aber ich glaube, das gibt's auch, ich glaube, das wurde überall hingeportet. Das gibt's auch auf dem PC. Ich weiß nicht, welche Version das dann Das ist. ist die, Wahrscheinlich der das ist die, PSP-Port. nee, das ist die, die iOS-Version. Das ist leider, und da muss ich Oh, leider okay. sagen, die Steam-Version von 4, 5, 6 würde ich in dem Sinne nicht empfehlen, weil die Sprites in der, in den Mobile-Versionen super scheiße sind. Aber ich meine, gut, dann würde ich wahrscheinlich einfach sagen, das kann man, auch wenn das, ne, Ja. illegal, da muss man ja vorsichtig sein und so, aber theoretisch kann man es ja auch emulieren in der alten Version, ob Ich ich es meine, man nämlich kann natürlich auch auf der einfach die PSP Super gespielt. Nintendo-Version emulieren auf den. Ich glaube, es gibt es in der Genau. Wii Virtual Console, also es gibt genug Nintendo-Konsolen, Das auf denen habe man ich das nämlich spielen kann. gemacht. Ja, genau, richtig. Und das habe ich nämlich damals auch gemacht. Ich habe mich einfach die Super Nintendo-Version gespielt, straight up. Ich Und weiß. muss auch sagen, da, ich habe ich das Gefühl, dass man das. Ich habe das Gefühl, das hält sich immer noch gut. Also gerade diese klassischen alten Super Nintendo-Spiele mit Sprites funktionieren auf jeden Fall immer noch gut Definitiv. heutzutage. Das Man kann muss man da immer noch gut aufpassen, ich sehen. bin mir nicht sicher, ob es in der Virtual Console als Final Fantasy 2 angegeben ist, weil dadurch, dass im Westen Oh, ja, 2 das und kann 3 sein. geskippt wurden, ist in Amerika, als in Amerika das Spiel rausgekommen ist, kennt man Final Fantasy 4 als Final Fantasy 2. Ja, Weswegen stimmt. man, wenn man mit Und das bleibt auch Amerikanern so, ja. diskutiert, immer noch fragen muss, Final Fantasy 2 2 oder Final Fantasy 4 2? Ja, stimmt. Das ist ja auch geblieben bis 6, oder Ja, nicht, ne? Und weil da ist 5 haben danach sie ja quasi geskippt was und dann. 6 war dann quasi 3 und dann kam plötzlich 7. Ja, genau, richtig. Oh Gott, völlig bananig. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, insgesamt 4. Wir haben jetzt, glaube ich, über 4 relativ lange auch irgendwie quasi in höchsten Tönen gesprochen. 4 ist tatsächlich so ein unglaublicher Sprung, der super viel Spaß gemacht hat. Wahrscheinlich mein Liebstes. Einfach nur, glaube ich, weil 6 in manchen anderen Belangen ein bisschen besser ist, aber mir die Story von 4 dafür wesentlich besser gefällt, würde ich wahrscheinlich sagen, 4 ist mein Liebstes von den ersten 6. Und definitiv sehr, sehr spielenswert heutzutage immer noch. Es Ich glaube, lohnt es ist sich mein definitiv. zweitliebstes von den ersten sechs. Ich würde wahrscheinlich sagen, am Ende ist es so, dass 4 mein Liebstes ist und 6 mein Zweitliebstes, weil irgendwie 4, wie gesagt, die klassische Fantasy-Story von 4 gefällt mir einfach besser. Ich glaube, das ist nur ein reiner persönlicher Geschmack. Wobei ich schon sagen kann, dass 6 insgesamt eigentlich wahrscheinlich das bessere Spiel ist, aber naja, kommen wir erstmal zu 5, das kommt jetzt nämlich als Ja, nächstes. 5 ist tatsächlich, also 5 kam am 6. Dezember 1992 eben auch für den Super Nintendo raus und 5 ist, ich habe das Gefühl, 5 ist einerseits, steht jetzt immer so im Schatten von 4 und 6, weil 4 und 6, 4 war wie gesagt so wichtig wegen den ganzen Sachen, die wir schon genannt haben, und 6 ist meiner Meinung nach vielleicht eines der besten Spiele aller Zeiten. Und 5 hängt da so irgendwie so ein bisschen mit drin, obwohl 5 auch für seine eigene Art und Weise meiner Meinung nach ziemlich genial war. Ja. 5 geht nämlich dann wieder ein bisschen mehr wieder in die Gameplay-Schiene. Nicht, dass es auch eine coole Story hat, aber man hat schon das Gefühl, 5 erzählen sie nicht so ganz diese epische Story mit super vielen Charakteren, die irgendwie super komplexe Beziehungen zueinander haben, sondern 5 geht eher ein bisschen mehr wieder darauf auf das Klassische zurück, Warriors of Light quasi, auch wenn sie in dem Teil, glaube ich, nicht Warriors of Light heißen, sondern Warriors of Dawn, beziehungsweise Warriors of, ich weiß nicht Ich mehr. glaube Dawn. Auf jeden Fall Also ich glaube Dawn ist Dawn richtig. ist, Warriors of Dawn ist auf jeden Fall spielen, auf jeden Fall eine Rolle geht, also wieder mehr auf dieses klassische Kristallthema, was in 4, wenn ich mich nicht ein bisschen im Hintergrund stand, und führt auch wieder das Jobsystem ein. Und das Jobsystem ist quasi, also in meiner Meinung nach, der Spielspaß, den ein Spieler mit 5 hat, steht und fällt komplett damit, wie du mit dem Jobsystem zurechtkommst. Weil das Ja. ist quasi das bezeichnende Element dieses Spiels. Und 5. Also vielleicht kurz nochmal auf die Story einzugehen. Also 5 geht es erstmal darum, dass du eben spielst einen jungen Mann namens Bartz, meiner Meinung nach, selbst in der Geschichte von komischen Final Fantasy-Namen, immer noch einer der komischsten Hauptcharakternamen in der Final Aber Fantasy-Geschichte. das Problem ist, die komplette Line-Up von 5 hat beschissene Namen. Wie heißen Bartz, Krile oder ich weiß gar nicht, wie sie auf Englisch Ja, stehen. keiner Kryl. Ja, Lena und Ferris. Das ist einfach auch, das sind Und vier Garluf. Charaktere mit vier beschissenen Namen. Ah ja, stimmt. Ja, der kommt später noch, ja. Beziehungsweise da kommen wir am Ja, Anfang und Creed kommt später. ja oder so. Genau, und es geht eben um, sie finden eben ein, also er findet dann eines Morgens mit seinem Chocobo die Prinzessin von Tycoon, glaube ich, eben Lena, eben bewusstlos rumliegen und er päppelt sie wieder auf und sie finden dann auch noch einen Mann, der seine Erinnerungen nicht mehr hat. Also dann stellt sich später als Galef heraus. Ist, glaube ich, auch bis heute älteste Final Fantasy Main-Charakter, den es je in der Party gab. Ich glaube, der ist einfach wirklich schon alt. Und der leidet eben an Amnesia und vierter Charakter ist eben Faris, den man zuerst als Mann kennenlernt, nämlich als Anführer einer Piratencrew, sich aber später als Frau herausstellt, nämlich als Schwester von Lena, nämlich quasi auch eine Prinzessin, die eben verschollen ist, beziehungsweise weggerannt ist. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und es geht eben wieder darum, dass Galef eben irgendwann seine Erinnerungen wieder zurückkriegt und er kam aus einer ganz anderen Welt und er hat in dieser anderen Welt eben ein Übel namens Exdeath zusammen mit den anderen Warriors of Dawn eben versiegelt und ist jetzt aber hier rübergekommen, weil eben die Gefahr besteht, dass eben dieses Siegel wieder bricht und auch vor allem in dieser Welt bricht und deswegen müssen sie eben zu diesen ganzen Kristallen, weil die Kristalle quasi das Siegel für Exdeath eben darstellen und sie müssen eben zu allen Kristallen, um eben die Sicherheit von diesen Kristallen eben zu gewährleisten. Und das ist quasi die Main Story, also das ist wieder relativ klassisch, Kristalle stehen im Vordergrund und genau, ist also meiner Meinung nach 4 relativ unspektakulär in Anführungszeichen, aber was das Gameplay eben angeht, ist 5, glaube ich, deswegen bei so vielen Leuten auch immer noch so beliebt, weil 5, glaube ich, was Customization angeht, somit das Beste ist, was die Serie je gemacht hat. Und zwar nehmen sie eben das Jobsystem aus 3 und haben es eben nur noch weiterentwickelt. 5 halt, glaube ich, ist das Spiel, das die absolut meisten Jobs hat in allen Final Fantasies. Es gibt super viele Jobs, die es nur in 5 gibt und die es in späteren Teilen nicht mehr gegeben hat. Aber die Art und Weise, wie eben das Jobsystem 5 funktioniert, eben, dass du die Jobs eben leveln konntest. Wenn du die Jobs gelevelt hast, dann hast du bestimmte Abilities gekriegt, die du dann eben auch mit anderen Jobs eben auch ausrüsten konntest. Das heißt, du hattest dann immer die Möglichkeit, dir sozusagen Hybrid-Jobs zu bauen, dass du eben, du spielst einen Weißmagier, aber möchtest auch die Fähigkeit haben zu stehlen oder Dark Knight Abilities zu benutzen oder zwei Schwerter in der Hand halten zu dürfen, sowas, dass du dir das zusammenbauen konntest. Du konntest auch noch viel mehr machen, indem du eben viele Job-Levels und dann zum Freelancer zurückgehst, also zum Standard-Job, der zwar keine besonderen Fähigkeiten an sich hat, aber dafür 2 Slots hat von verschiedenen anderen Jobs, die Abilities zu übernehmen, konntest du dir halt richtig coole Charaktere zusammenbauen. Und Final Fantasy V ist bis heute dieses Spiel, wo es jedes Jahr immer noch so eine Gruppe von Leuten gibt, die so eine Art Final Fantasy V Playthrough eben veranstalten. Und zwar ist es so, dass je nachdem, welchen Modus du benutzt, also du kannst verschiedene Modus auswählen, aber kannst eben sagen, okay, es wird für jeden Kristall, den du kriegst, in jeder Kristall beinhaltet bestimmte Jobs, wird ausgelost, welchen Job du davon nehmen kannst. Und das heißt, du spielst dann, ist das sozusagen quasi Challenge Runs. Jeder Spieler kriegt eben eine random Auswahl von Jobs, die er für diesen Playthrough nur benutzen darf und muss versuchen, so das Spiel durchzuspielen. Und dadurch, dass es in diesem Spiel über 20 bis zu, ich glaube, fast 30 verschiedene Jobs gibt, heißt es auch, die mögliche Kombination an Jobs, die du hast, um dieses Spiel durchzuspielen, sind quasi unendlich. Und es ist quasi fast jede Kombination ist tatsächlich, es ist machbar, dieses Spiel durchzuspielen. Was eben, warum es so viel Spaß macht, immer wieder dieses Spiel rauszuholen, immer wieder zu versuchen, eben das Spiel mit verschiedenen Jobs eben durchzuspielen, ist so eine Faszination, die tatsächlich nur Final Fantasy V hat. Und jedes Jahr gibt es genug Spieler, die eben da teilnehmen und sagen, okay, gib mir einfach 4 random Jobs und ich versuch's damit durchzuspielen. Ja. Ja, das ist schon, keine Ahnung, 5 ist tatsächlich bei mir auch so eins, das so ein bisschen echt unterm Radar fliegt, auch für mich persönlich, weil es schon so, ich das Gefühl habe, es ein bisschen untergeht zwischen 4 und 6. Liegt unter anderem auch in der Story, das stimmt schon definitiv, wobei Galef eigentlich ein cooler Charakter ist. Und auch die ganze Idee danach, man findet ja noch mehr danach heraus mit den Warriors of Dawn, dass eben diese Verbindung sind, diese 2 Welten, die quasi clashen und dann gibt es eben diese Verbindung da. Da sind schon mal ganz coole Sachen dabei, trotzdem fliegt es für mich auch immer so ein bisschen unterm Radar. Ich bin eigentlich ein Freund von dem Jobsystem, ich mag das und ich mag auch die Kombination, wie es mir gibt. Ich glaube, es gibt insgesamt 22 oder so, ich habe gerade mal nachgeguckt, 22 und 26 in der Game Boy Advance Version, die dann nochmal aufgebaut wurde quasi. Es ist vom Prinzip her so ein bisschen, was auch nochmal ganz interessant ist, vom Prinzip ist so ein bisschen immer noch, man muss jetzt sagen, wir haben es nicht mehr speziell nochmal erwähnt, aber vom Prinzip her ist es immer dasselbe Team, das diese Spiele macht. Es ist immer noch Sakaguchi, der das Ganze directed. Es ist immer noch Uematsu, der natürlich den Soundtrack macht. Und es ist immer noch Amano, der einen Großteil des Designs macht. Tatsächlich ist aber das erste Mal Tetsuya Nomura mit dabei. Und ich glaube auch, die Sprites wurden von mir anders gemacht, von Kazuko Shibuya. Ja. Aber Tetsuya Nomura ist, wie gesagt, erstmal dabei. Kitase ist schon das erste Mal mit dabei, der mitgeschrieben hat tatsächlich an Ja. dem Ding. Und das Jobsystem ist wieder von Ito, das heißt, also auch der hat quasi wieder was damit zu tun. Und es ist tatsächlich Das das heißt, so letzte Final langsam. Fantasy, in dem Sakaguchi selbst das Ganze noch als Director eben agiert. Ja. Ab dann wird er Producer, Ja. ja, stimmt. Aber tatsächlich ist es doch so, dass man da, das ist noch das alte Team, aber es kommen die ersten Leute rein. Ich meine, gerade Tetsuya Nomura, der dann später sehr relevant wird, das werden Ja, wir auch noch drauf Kitase kommen. ja genauso. Kitase genauso, ja. Also es hat so die ersten zusätzlichen Namen quasi, die mit reinkommen, die dann eben später noch sehr, sehr wichtig werden. Also mittlerweile ist es halt eben so ein großer gemeinsamer Effort und es ist auch, wird auch immer größer. Ich meine, mittlerweile haben irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, 45 Leute dran gearbeitet oder so ein Kram, wahrscheinlich sogar noch mehr, habe ich vorhin auch irgendwo gelesen. Das heißt, es ist tatsächlich einfach immer noch, also da merkt man schon, das Spiel wird immer größer, definitiv. Und ich muss sagen, das, was an 5 tatsächlich mit das Coolste eigentlich ist, sind die ganzen Concept Arts von Amano. Ich muss sagen, Concept Arts von Amano finde ich eh super und ich liebe seinen Stil. Zu 5 hat er, glaube ich, mit die besten Concept Arts gemacht. Also such da einfach mal nach, da gibt es haufenweise von im Internet einfach überall zu finden. Charakterdesign ist super gut tatsächlich. Die Concept Arts sind total brillant. Die Concept Arts zu 5 sind wahrscheinlich die besten, die er je gemacht hat, meiner Meinung nach. Und sehr, sehr cool. Ich glaube, er hat selber auch gesagt, dass er, wer war denn das von irgendeinem, ich glaube von, ist es Ferris? Ich glaube, Ferris und Terra sind seine, Terra sage ich, Terra, sind seine Lieblingscharakterdesigns aus allen Final Fantasy Teilen von Amano. Terra kommen wir später dann bei 6 dann zu. Ja, und Fahr ist ja auch ein super cooler Charakter in 5, habe ich auch das Gefühl. Auf Also, jeden Fall, definitiv. und ist auch so dieser Anfang von coolen weiblichen Charakteren eben auch in Final Fantasy, eben Final Fantasy Teilen, weil Fahr ist eben, sie wirkt am Anfang, sie ist halt schon eher so ein Tomboy, aber du hast halt trotzdem das Gefühl, sie ist super Kick-Ass, sie ist Anführer einer ganzen Piratencrew als Frau. Und wir sind im Jahr 1992, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht eine ganze Schublade aufmachen zu Frauenbild in Final Fantasy und so, aber ich glaube schon, dass Final Fantasy V in der Hinsicht auch nochmal was Besonderes ist, weil tatsächlich, das war wahrscheinlich ein bisschen, einfach nur ein bisschen Trivia, Final Fantasy V ist das einzige Final Fantasy, in dem es mehr weibliche Partymitglieder gibt im gesamten Spiel als männliche. Stimmt. Es gibt nämlich Ja. insgesamt nur 5 und es sind 3 Frauen und 2 Männer. Okay, wenn man Ja. 10-2 nicht zählt. Sorry. Naja, gut, okay. Ja, auf jeden Fall. Also 5 hat definitiv seine Stärken. Wie gesagt, für mich persönlich, es gibt definitiv bessere Teile. Nicht, es gibt nicht definitiv bessere. Also es gibt auch definitiv bessere Teile, aber es ist, wie gesagt, so ein bisschen untergegangen, fast so ein bisschen zu Unrecht. 5 lässt sich auch heute immer noch wieder super spielen. Auch das ist einer der Titel, wo ich sagen würde, ja, kann man definitiv auch spielen. Definitiv. Gibt auch wieder 1000 Remakes davon. Es gibt eine GBA-Version auf jeden Fall. Ich ist auf jeden Fall auch auf Steam. Was für eine Version da Es ist die existiert, weiß ich Mobile-Version. wieder auch 4 nicht. bis 6 ist Ah, ja, stimmt, Mobile. das hast du gesagt, ne? Ja. Ja, okay, dann wahrscheinlich lieber eher auf Steam vermeiden, weil die Mobile-Version wahrscheinlich nicht ganz so schick ist, aber es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, das zu spielen. 5 ist allerdings auch im Westen nicht original erschienen als SNES-Version. Das heißt also, da ist es, wo es gibt eine Fanübersetzung auf jeden Fall. Ja. War 5 das erste, das fanübersetzt wurde, oder Nee. war das 3? 3 war das, 3 ne? war es, glaube ich, das erste, was Fan ist. Ja. Bin mir nicht sicher. Genau, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie eine Fanübersetzung garantiert von der Version, Ich meine, die meistens ziemlich ich super glaube, die sind. SNES-Version wurde jetzt auch nein übersetzt, weil sie gibt's definitiv auf der Virtual Console, bin ich mir relativ sicher. Ob sie im Westen gibt, Okay. bin ich mir jetzt nicht sicher, aber in Japan gibt's sie auf jeden Fall. Ja, müssen Ja wir mal gut, aber gucken. das ist wieder das Ja. Ding. Also deswegen, ja. Also im Westen, glaube ich, ist es sehr schwierig tatsächlich auch heute noch, recht Tatsächlich ist, glaube theoretisch. ich, wenn man nicht gerade eine fanübersetzte Version vom Super Nintendo findet, ist, glaube ich, die Game Boy Advance Version die beste, weil die PS1-Version leidet an langen Ladezeiten leider. Okay. Und ja, genau, es gibt quasi nur Mobile, Super Nintendo, PS1. Das sind quasi die drei Teile. Und Game Boy Advance. Also würde ich fast sagen, die Game Boy Advance ist fast die beste. Das Problem ist nur, die Game Boy Advance Version leidet ein bisschen an schlechterer Musik. Also die Soundqualität ist einfach leider nicht so gut. Und wenn ich jetzt bei Soundqualität bin, der Final Fantasy V Soundtrack fällt so ein bisschen ab. Also der ist auch so ein, generell, also ich habe irgendwie doch das Gefühl, nicht nur die Story, sondern auch der Soundtrack ist von 5 ist ein bisschen underappreciated. Ich finde den 5er Soundtrack nicht so gut wie von 4 und 6, aber trotzdem ist er ein ziemlich, ziemlich guter Soundtrack. Und es gibt aber leider nur einen Track, den wirklich alle kennen. Aber der ist dafür extrem gut. Ist meiner Meinung nach der beste Battle-Theme, was Uematsu je komponiert hat, und das ist Battle on the Big Bridge. Und da kann man auch Ah. gleich mal Gilgamesh erwähnen, weil Gilgamesh quasi tatsächlich, Stimmt. Fast das Element aus 5 ist, das den meisten am meisten in Erinnerung geblieben ist. Gilgamesch, der dann in späteren Teilen immer noch so als Comedic Relief dann immer noch eine Rolle spielt. Ich glaube, in den meisten Fällen, wenn sie später kamen, in irgendeiner Weise nochmal vor. Und Gilgamesch ist eben so dieser Krieger, der immer wieder versucht, dich aufzuhalten, und du kämpfst dann gegen ihn auf der Brücke, und dann hast dann schon so die ersten komischen Dialoge, wo er dann immer so, aber diesmal kriege ich euch, aber diesmal kriege ich euch, und ja. Also Gigamesh ist auf jeden Fall super memorable und sein Battle-Theme ist super beliebt. Also wir im Westen haben ja immer so diesen, ist ja immer so, dass wenn du auf Final Fantasy Konzerte gehst, wenn es eine Zugabe gibt, dann ist es immer One Winged Angel, weil One Winged Angel ist so im Westen so das Boss-Battle-Theme schlechthin. Aber in Japan ist es tatsächlich andersrum. In Japan ist tatsächlich Battle on the Big Bridge quasi immer der Konzertender, weil das in Japan einfach so so iconic ist. Und meiner Meinung nach zu Recht, also Battle on the Big Bridge ist ein fantastisches Battle-Theme. Ich liebe es. Egal in welcher Form es nochmal neu arrangiert wurde, Battle on the Big Bridge ist einfach, ja. Ist einfach super. Ja, also ja, definitiv. Und fünf ist, wie gesagt, so, ja. Sorry, was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen vorhin, ist das, glaube ich, sollte man auch, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben ja schon vorhin gesagt, in zwei sterben schon Charaktere, die auch mal in der Party sind, aber fünf ist tatsächlich, glaube ich, das erste, ein richtig wichtiger Charakter, mit dem du, glaube ich, 20, 25 Stunden unterwegs bist, dass der tatsächlich mittendrin einfach stirbt, komplett. Stimmt, und das ist, sagen wir, wer es ist? Ja. Ja, sagen wir. Also es ist Garluf. Und Garluf opfert sich im Kampf mit Hextef im ersten Encounter mit ihm, glaube ich, und ja. Opfert sich eben für die Party und übergibt dann aber alle seine Fähigkeiten an seine Enkelin Krille, keine Ahnung, wie auch immer. Das heißt, man hat zwar nicht das Gefühl, man verliert quasi die ganze Zeit und Energie, die man in diesen Charakter investiert hat, aber trotzdem war das für damals halt auch schon super spektakulär. Also dass dann ein Charakter, mit dem du so lange Zeit eben verbracht hast, dass der dann einfach stirbt in der Mitte des Spiels, das war schon ziemlich krass damals. Und eben gerade für eins der Hauptpartymitglieder, ja. Was eben auch nicht komplett ständig und ewig ausgetauscht wird, sondern ein fester Charakter, der auch super wichtig für die Story ist. Den hast du gelevelt, den dann, hast du Fähigkeiten gegeben, alles mögliche und plötzlich war der halt einfach tot, also... Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich gucke mir gerade noch mal so ein bisschen Concept Art an. Guckt euch bitte Concept Art für die 5 an. Da gibt's auch ein paar richtig geile, schön hoch aufgelöste HD-Versionen und so von. Ah, ich liebe einfach das Design von Amano. Deswegen, da kommen wir jetzt gleich drauf, wenn wir bei 6 sind. Deswegen bin ich auch nicht mehr so ein großer Fan dann von den späteren gewesen. Vielleicht so ein bisschen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also 5 fliegt ein bisschen unter da. Trotzdem, für ein Completionist sollte man es definitiv gespielt haben. Das ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Definitiv. Auf jeden Fall. Es steht, glaube ich, einmal ein bisschen im Schatten von brillantem 4 und brillantem 6, so. Und auf das brillante 6 kommen wir jetzt, das Ende der Nintendo-Ära. Also ja. Nicht nur im Sinne von SNES und NES, sondern allgemein ab dann verschwindet Final Fantasy für sehr lange Zeit erstmal von Nintendo-Konsolen. Und eben auch das Ende von Sprites und von klassischem Final Fantasy so ungefähr, oder dem ganz ursprünglichen Final Fantasy. Ja. Wo dann mit 7 vieles, wie gesagt, anders gemacht wird. Haben wir jetzt eben so die Kulminanz aus dieser ganzen Zeit kommt in 6 und tatsächlich ist es ja mal ganz selten so, dass man sagen könnte, eine Ära quasi geht wirklich so zu Ende, wie sie zu Ende gehen sollte. Und ich habe das Gefühl, Final Fantasy 6 ist der wirklich, man kann diesen Abschluss dieser Ära nicht besser machen als mit Final Fantasy 6, habe ich das Gefühl. Final Fantasy 6 ist in der Sicht fast die brillante und perfekte Kulminanz von allem, was Final Fantasy auf den Nintendo-Konsolen ausgemacht hat damals. Und deswegen auch super beliebt und deswegen auch ein super gutes Spiel. Völlig zu Recht auch. Und deswegen tatsächlich auch eben so ein, ich glaube tatsächlich so ein Wehmutstropfen quasi, wenn man dann eben sieht, dass es dann danach eben ganz lange nicht mehr auf Nintendo-Konsolen da war. Natürlich hauptsächlich für Nintendo-Fans, ich glaube, als noch ein neutraler Spieler sei das relativ egal, aber ich glaube, gerade für damals war das schon sehr, sehr wichtig, dass eben 6 und dann eben auch 7 kamen, die einfach in dieser Art und Weise dieses Spiel einfach auch nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben haben. Ich meine, Final Fantasy 6 ist halt dann auch in der Zeit erschienen, also Final Fantasy 6 erschien am 2. April 1994 in Japan und für viele ist immer noch diese Ära, also so 93, 94, 95, ist absolut die goldene Ära von Squaresoft. Final Fantasy 6 und das fast relativ nah aneinander erschienene Chrono Trigger gelten in JRPG-Kreisen somit als die besten JRPGs aller Zeiten. Und in der Tat. Allein die Tatsache, dass eine Firma eben beide diese Spiele in relativ kurzer Zeit hintereinander raushaut, haben schon viele gesagt, das war quasi Squaresoft damals auf seinem Zenit. Und Final Fantasy 6 ist einfach, also um das vorneweg zu sagen, Final Fantasy 6 ist für mich wahrscheinlich mein Lieblings-Final Fantasy und wahrscheinlich auch mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Final Fantasy 6 verbindet einfach so viele, oder macht einfach so viele Dinge in meinen Augen so gut, dass als ich hab's natürlich nicht gespielt, als es zum Release erschienen ist, sondern später, aber trotzdem, dass ich das Gefühl habe, dass es, wie der schon gesagt hat, die Quintessenz von dem, was nicht nur, was auch vor allem irgendwie Nintendo-Ära Final Fantasy eben ausgemacht hat. Du hast Ja. einen super coolen Cast. Also wenn ich sage, dass der Cast von 4 schon gut war, ist der von 6 auf jeden Fall nochmal besser. Du hast super coolen Hauptcharakter. Du hast, könntest sogar fast sagen, es sind alles Hauptcharaktere, weil du nicht sagen kannst, dass Terra als Hauptcharakter irgendwie alle anderen irgendwie overshadowt, sondern alle sind super gut ausgearbeitete Charaktere. Locke, der Dieb, Sabin, der Bruder von, oh Gott, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht ein. Von Edgar dem König, Sabin sein Bruder, der die Königsrolle nicht annehmen wollte. Du hast Shadow, den mysteriösen Ninja, der mit seiner mysteriösen Vergangenheit. Du hast Cian, der quasi ein bisschen auf Rache aus ist für seine Familie, der seine Familie verliert in diesem Krieg. Du hast Celeste. Celeste, ehemalige Generälin des Empires, die eben quasi ihren Ruf verliert im Empire und dann eben auch für die Rebellion kämpft. Also du hast super, super viele richtig, wie soll ich sagen, mir fällt kein deutsches Wort davon, aber die sind super memorable, alle diese Charaktere. Du hast einen richtig coolen Villain mit Kefka. Ja. Kefka wahrscheinlich einer der besten Bösewichte, die ich auch in JRPGs bisher gesehen habe, mit seinem ganzen Nihilismus, seiner ganzen Art und Weise, auch die Art und Weise, wie er dann es eben auch schafft, später tatsächlich die Welt zu vernichten. Also einer dieser Bösewichte, die tatsächlich das schaffen, was sie eben geplant haben. Vor allem, bevor Ja. wir über Kefka ganz drüber hinweggehen, noch, also da würde ich auch sagen, Kefka ist vor allem deswegen ein so brillanter Held, weil Kefka Du meinst tatsächlich als Bösewicht? eine, ja, Ja. Bösewicht, weil es Kefka tatsächlich als einer der wenigen, Kefka ist nichts anderes als ein Mensch. Also im Gegensatz zu einem Overarching Evil und irgendwelchen Göttern und irgendwelchen Bösewichten und Dark Cloud und X-Death und so ein Kram, ist Kefka einfach Kefka. Das ist einfach ein Typ so. Der ist halt wahnsinnig und böse. Aber er ist, weißt du, er hat so niedere Motive. Er ist so ein nachvollziehbarer Bösewicht. Und er ist auch nicht mehr übermächtig. Also ist ja nicht mehr so, dass er irgendwie super krass viel Magie besitzen würde Um oder ehrlich zu sein, so. das ist ja das Ding, du, ich glaube, wenn du vor allem wenn du sechs nach den ersten fünf spielst, hast du das Gefühl, okay, Kefka ist einfach manipuliert. Der kann Ja. eigentlich nichts. Jedes Mal, wenn du ihn am Anfang triffst, ist es irgendwie so, dass du das Gefühl hast, es gibt ja eine Stelle, wo du gegen ihn kämpfst. Und er haut einmal auf dich drauf, er macht, glaube ich, einen Schaden. Du haust zurück und er heult sofort rum, so, oh mein Gott, das tut weh, bleib. Und du hast das Gefühl so, okay, der Typ ist einfach ein Clown. Also, der Ja, Typ. ich meine, er ist ja, genau. Er ist einfach, er ist ein Hofnase ungefähr, ja. Richtig. Aber gleichzeitig ist er eben, wie schon gesagt, dass seine Beweggründe dafür, warum er so böse ist, sind super einfach nachzuvollziehen. Es ist nicht irgendwie so, keine Ahnung, musst du erst in komplexen Termini erklären, was mit dem passiert ist, wenn er eine schwierige Kindheit, bla bla bla, sondern der ist einfach ein nihilistischer, böser Mensch, Ja. der über, vielleicht auch ein bisschen über Zufall, aber auch ein bisschen darüber, dass er eben so besessen davon ist, eben da am Ende das erreicht, was er eben haben möchte. Und auch wahrscheinlich auch, weil viele unterschätzt haben. Und das ist auch das Schöne, du als Spieler unterschätzt ihn auch die ganze Zeit, bis du irgendwann merkst, okay, die Scheiße ist jetzt tatsächlich am Dampfen irgendwie. Also, Ja, jetzt ist schon fast zu spät. und das ist einfach das Schöne an Kefka. Und ja, generell, also alle Charaktere, die in diesem Spiel sind wunderbar gemacht. Die Story ist meiner Meinung nach auch so schön, also das Opening alleine, wir haben ja schon darüber geredet, dass Openings in Final Fantasy immer super wichtig sind, aber das Opening, wo du mit Terra und Biggs und Wedge einfach nur in ihren Magitek-Armors über diese Schneeebene läufst und Terras Theme da spielt, ist. Es passiert an sich nichts, aber diese Szene hat sich so in mein Gehirn gebrannt. Jedes Mal, wenn ich dieses Theme höre, denke ich an dieses Opening, und es ist einfach so wunderschön, und man es ist ja fast schon ein bisschen ähnlich wie mit Final Fantasy IV eben, dass du spielst ja Terra, du bist vom Imperium eben kontrolliert und hast da die Aufgabe, diese Esper aus ihrem Kristall eben rauszuholen für die Experimente, die das Empire eben braucht. Und das heißt, es hat schon ähnliche Vorgeschichte eben wie vier, und dass dann eben nach und nach herausfindest, okay, wer bist du eigentlich, warum will dich das Imperium die ganze Zeit benutzen, und warum bist du dann auch später so wichtig für die ganze Resistance? Also das ganze Ding ist dann auch schon irgendwie so eine Kulmination eben von allem dem, was man eben schon hatte. Man hat eben ein Imperium, man ist irgendwie Teil der Resistance, Kristalle in Form von Esper-Kristallen sind super wichtig, Espers, also Ja. Summons sind super wichtig, und das alles spielt irgendwie mit rein, und dann hast du eben dann auch die Technik, die Square dann eben quasi mit 6 perfektioniert hat, zum Beispiel Sprite-Work. Also man redet immer davon, ja klar, Ja. 6, die Sprites sehen quasi genauso aus wie in 4 und 5, aber wenn man sich anschaut, was Square mit diesen Sprites macht, also diese ganz kleinen Animationen, keine Ahnung, selbst wenn es nur so ein Wink mit, also Winken mit dem Zeigefinger ist, oder wenn sie lachen oder so, du hast das Gefühl, das sind einfach nur 2D-Sprites, aber trotzdem, ohne dass du Sprachausgabe sonst was hast, kannst du genau nachvollziehen, welche Emotionen da jetzt gerade vermittelt werden, wie Charaktere miteinander interagieren. Das wirkt schon teilweise für eine 2D-Ära so cineastisch, in Anführungszeichen, dass du diese Charaktere wirklich verstehen kannst. Und das ist, ja. Und das, glaube ich, das unterschätzt man teilweise, wie krass das Spritework in 6 ist, wie viele verschiedene Animationen da gemacht wurden. Tatsächlich ist es genau das Ding. Also ich glaube, sie haben einfach mehr Animation Cycles auch benutzt als vorher. Und deswegen, 6 ist auch hinter den Kulissen eben einfach so ein bisschen, das geht ja auch dann, einfach ein bisschen noch zwischendurch zu name-droppen, Mode 7 Graphics, was ja vom Prinzip her die 3D-Animation ist, die sie haben. Die meistens kennt man das eben auch sowas wie Mario Kart oder so ein Kram, dass man halt eben, dass man sich quasi auf einer Fläche bewegt und trotzdem quasi 360 Grad drehen kann. Das ist ja auch das erste Mal, dass man tatsächlich mit einem Luftschiff einfach 360 Grad frei fliegen kann und das von hinten verfolgt so ungefähr. Du kannst ja sogar Altitude verändern, das heißt so hoch und runter fliegen damit. Und das sind halt alles so Dinge, die Animation Cycles sind immer besser geworden und so, und auch einfach, was für Leute daran gearbeitet haben, wie das alles funktioniert hat letztendlich. Also Sakaguchi, wie wir schon gesagt haben, ist so das erste Mal, dass er nicht alleiniger Director ist, weil er keine Zeit mehr dafür hat. Er war mittlerweile ja auch schon Vice President der Firma geworden, 91, glaube ich. Ja. Das heißt, also auch Sakaguchi hatte natürlich wesentlich mehr mit der Firma an sich zu tun, sodass er sich ein bisschen da rausgehalten hat. Dafür haben dann Kitase und Ito übernommen, über die wir beide schon gesprochen haben. Das heißt also, dann das erste Mal die beiden, gerade Hiroyuki Ito, über den wir jetzt ja schon öfter mal geredet haben, der super instrumental und wichtig für diese für die ganze Serie war, ist dann plötzlich eben einer der Director geworden. Und das ist auch ganz interessant, also da lohnt es sich auch tatsächlich einfach mal den Wikipedia-Artikel durchzulesen, dass es eben auch so war, dass es halt so eine große Kulmination von allem ist. Jeder hat so ein bisschen was gemacht so. Sakaguchi hat, also Kitase hat vom Prinzip her so ein bisschen die ganze Produktion und das ganze Szenario übernommen, und Ito hat halt eben alles, was Gameplay angeht, so ungefähr übernommen. Sakaguchi hat dann bei Kitase nochmal mitgeholfen, irgendwie so ungefähr, wenn es um Cutscenes und so ein Kram ging. Und zum Beispiel auch, wie die Charaktere entwickelt wurden, ist ganz interessant tatsächlich. Terra und Locke sind von Sakaguchi, Celeste und Gao sind von Kitase, Shadow und Setsu sind von Nomura, und Edgar und Seven sind von Tanaka, Kaori Tanaka. Das heißt also, du hast so viele Leute, die zusammen arbeiten, und letztendlich war es dann an Kitase, um das Ganze dann zusammenzubauen am Ende so ungefähr, was von vielen Leuten zusammengekommen ist. Und das ist eigentlich das Brillante auch daran, dass man eben sieht, so viele Köche, die zusammenarbeiten, und trotzdem haben es tatsächlich die beiden Director geschafft, daraus ein komplettes Produkt zu bauen, das so brillant und genial geworden ist. Deswegen, da kommt einfach alles zusammen. Also da kommt zusammen das Beste, was quasi rauszuholen ist aus dem Super Nintendo, aus den 16-Bit, die sie haben. Das Beste, was rauszuholen, ist auch aus Squaresoft zu dem Zeitpunkt. Also super große Talente, alle zusammenarbeiten an diesem einen großen Spiel. Super gute Direction, die es hingekriegt hat, das Ganze auch noch zu vereinen. Da kommt einfach wirklich alles zusammen, und es wird einfach zu dem quasi perfekten Spiel für das, was sie damals zur Verfügung hatten, definitiv, das, was sie machen wollten. Also hast du natürlich auch die Gameplay-Systeme eben, dass du dann zum ersten Mal dieses System hattest, dass du eben die ganzen Espers, also das, was, also so bezeichnet man die Summons in 6, dass man die eben ausrüsten kann. Jeder Charakter kann die ausrüsten, und jeder Esper kann einem Charakter eben bestimmte Sprüche beibringen. Und wenn du sie gelernt hast, dann kannst du sie auch wieder nicht ausrüsten, kannst die Sprüche eben benutzen. Das heißt, du hast dann immer eben jedem Charakter immer wieder mit, ähnlich wie in 8 später auch, eben mit Espers ausgerüstet. Die konnten sie dann natürlich auch beschwören, und konntest dann dadurch eben noch mehr Abilities und so weiter rausziehen. Aber was dann auch natürlich wichtiger war, warum auch die Charaktere deswegen so memorable sind, ist, dass neben diesem ganzen normalen System mit Magie und Summoning und Abilities eben jeder Charakter dann eben auch noch eine für sich eigene Ability hatte, die unique war. Also dass zum Beispiel Sabin seine Blitzes hatte, und mit denen du einfach klassisch Street Fighter mäßig dann Tastkombination eingeben musst. Super coole Mechanik. Ja. Oder eben Edgar, der eben bestimmte Tools benutzen konnte, Cyan, der bestimmte Schwert Technik nutzen konnte, Celeste, die mit ihrem Schwert auch Magie reflektieren konnte. Also alle super unique Skills hatten, die irgendwie auch ihren Charakter irgendwie ausgemacht haben, und gleichzeitig das verbunden war mit diesem Esper-System, dass du auch die Charaktere trotzdem so ein bisschen bauen konntest, wie du wolltest. Das heißt, so eine Mischung so ein bisschen aus dem, was du in 4 hast mit den vorgefertigten Klassen, und in 5 eben mit dem Jobsystem, obwohl sie natürlich alle schon an sich ihre eigenen Jobs haben. Und dann hast du natürlich, du hast ja schon das Luftschiff genannt, also diese ganzen technologischen Sachen, die damals richtig krass waren, und natürlich die Musik und wie auch die Musik genutzt wurde. Also Final Fantasy VI der Soundtrack ist meiner Meinung nach Uematsus Meisterwerk. Das sind mit Abstand die besten Charakter-Themes von allen. Terra's Theme ist, ja, mit vielleicht wahrscheinlich mein Lieblingscharakter-Theme von allen. Celes Theme ist wunderschön, Lox Theme ist sehr schön, Shadow. Also ich glaube, es gibt keinen Charakter-Theme in 6, das ich nicht mag. Du hast richtig coole Battle-Themes in 6. Allein das Dancing Mad, das Final Boss-Theme, 20 Minuten lang mit Orgelmusik und so weiter. Ich meine, damals war es natürlich noch keine Orgel, es war natürlich alles noch, war es noch MIDI-Musik, aber trotzdem ein absolutes Meisterwerk, was diesen Soundtrack angeht. Und auch wie dieser Soundtrack dann eingesetzt wird. Ich glaube, ich spreche für viele, die Final Fantasy VI lieben, dass mit die eindrucksvollste Szene im ganzen Spiel ist die Opernszene. Dass du einfach... Ja, stimmt. Du baust einfach eine Szene ein, in der du bist, um Setzer rauszulocken, weil wir sein Luftschiff brauchen, weil er der Einzige ist, der noch ein funktionierendes Luftschiff eben hat. Müssen wir ihn eben anlocken, indem wir eben Celes als Schauspielerin verkleiden, weil wir uns sicher sind, dass er sich versuchen wird, sie zu entführen. Und deine Aufgabe ist eben, du musst den Text auswendig lernen und du musst eben, und du gehst dann eben durch diese ganze Oper und wirst dann immer wieder gefragt, okay, welche Textzeile kommt jetzt. Das heißt, du bist sogar selbst involviert, das heißt, du siehst dir die Cutscene an und hast dann quasi diese, ich weiß nicht, wie lange diese Sequenz dauert, vielleicht 15 bis 20 Minuten, bist du quasi als Spiel involviert und erlebst gleichzeitig eine wunderschöne Geschichte innerhalb der Geschichte im Spiel und die wird untermalt mit wunderschöner Musik und auch die Art und Weise, wie dann diese ganze Opernszene aufgebaut ist, also wie sie mit den Sprites arbeiten, dass dann die ganzen Sprites dann auch unabhängig voneinander sich bewegen und so, das wirkt heutzutage, wirkt das überhaupt nicht spektakulär. Wie damalige Zeit war das extrem spektakulär, wie sie das aufgezogen haben. Und ich weiß, also 6 ist einfach, glaube ich, für mich dieser Prototyp des perfekten Final Fantasies irgendwie. Es gibt wenig Sachen an diesem Spiel, wo ich wirklich viel daran zu mecken habe. Natürlich ist es auch kein absolut perfektes Spiel, weil dieses Spiel gibt es wahrscheinlich nicht. Aber, also 6 ist schon extrem gut. Und ich würde jedem empfehlen, weil ich das Gefühl habe, 6, obwohl es so einen guten Ruf hat, dadurch, dass es nach 7 erschienen ist, heißt es, dass es vor allem natürlich im Westen manchmal noch ein bisschen unterm Radar fliegt, weil viele eben mit 7 angefangen haben und nie wieder zurückgeblickt haben. Aber 6, in meiner Meinung nach, sollte jeder mal gespielt haben, der irgendwie ein Final Fantasy Fan ist, weil 6 einfach absolut brillant ist. Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Und vor allem würde ich sagen, wenn man tatsächlich von der Historie von Final Fantasy irgendwie nur eine Zusammenfassung haben möchte, wenn man sagt, okay, ich habe mit 7 angefangen, ich brauche nicht viel, ich muss nicht alle alten NES-Teile nochmal spielen. Wenn ihr einfach nur eine Zusammenfassung von dem haben wollt, was Final Fantasy davor war, spielt einfach nur 6. Also ich würde empfehlen, spielt mehr. Spielt von mir aus, also 3 zum Beispiel finde ich sehr empfehlenswert. Ich würde auch sagen, 4 kann man sehr gut spielen und 6 zum Beispiel. Aber wenn ihr wirklich nur eine Zusammenfassung von allem haben wollt, dann spielt 6. Und 6 ist so ein bisschen die perfekte Zusammenfassung von dem allem, was Final Fantasy war, bevor es Final Fantasy 7 geworden ist, so ungefähr. Und dann habt ihr schon das Wichtigste. Also ich würde auch deswegen sagen, also Mann hat das schon sehr gut zusammengefasst, es gibt, man wünscht sich immer, wenn so eine Ära zu Ende geht, und das kann man natürlich jetzt nur im Nachhinein sagen, dass damit eine Ära zu Ende gegangen ist, weil das war damals, als 6 erschien, ist noch nicht absehbar, dass das letzte Main Final Fantasy sein wird, das auf den Nintendo-Konsolen erscheint, und ja. War das schon wirklich so der beste Ausgang dieser Ära, den man wirklich haben kann. Also Final Fantasy 6, absolutes Meisterwerk, meiner Meinung nach. Definitiv. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zu unserem ersten Ende, zu unserer Unterbrechung quasi, die wir hier machen werden. Wir haben jetzt quasi so die Anfänge der Serie komplett einmal zusammengefasst. Wir sind durch die ersten 6 Teile gegangen, die sich vom NES dann auf Super Nintendo quasi gespannt haben. Und wie wir schon oft gesagt haben, dann ging so eine Ära zu Ende, dann kam 7, dann kam PlayStation, dann kam ganz lange weg von Nintendo. Und dann hörte eben vor allem auch einfach das Sprite-Based-System auf, was finde ich sehr bestimmt auch einfach war für dem Dinge dieser Serie. Und das heißt also, in der nächsten Folge werden wir uns dann beschäftigen mit den 3D-Teilen, die rauskommen. Ich denke, das passt auch ganz gut. Wir sind nicht ganz bei der Hälfte angekommen von den 15 Teilen, die es gibt, aber dadurch, dass wir mit 11 und 14 eben auch 2 MMO-Teile haben, die nur so ein bisschen raus sind und wir natürlich auch, das haben wir am Anfang, glaube ich, gar nicht gesagt, aber wir beschäftigen uns nicht groß mit Spin-Offs. Wir werden ab und an welche Name droppen, wenn es nötig ist. Ich denke, wir werden auf jeden Fall kurz über Tactics zum Beispiel reden. Aber wir beschäftigen uns wirklich nur mit Main-Teilen. Und ich denke, das passt ganz gut, dass wir uns quasi dann in der nächsten Folge mit den restlichen Main-Teilen eben in 3D beschäftigen werden und dann eben einfach mit Final Fantasy 7 anfangen. Ich denke, ist auch so der perfekte Startpunkt dafür. 6 ist das perfekte Ende und 7 ist der perfekte Startpunkt, von daher. Und da brechen wir jetzt hier an dieser Stelle und wir hören uns dann quasi in der nächsten Folge, würde ich sagen. Falls ihr euch dafür interessiert, jetzt schon mal nebenher quasi, wenn ihr da Bock drauf habt und parallel quasi zur Überbrückung vielleicht noch ein bisschen was machen wollt, wir können euch nur empfehlen, euch die Final Fantasy Retrospective von Game Trailers anzugucken. Definitiv. Game Trailers ist seit geraumer Zeit leider tot. Wir haben da schon öfter drüber geredet. Wir waren beide eigentlich große Freunde von dieser Seite. Die haben tolle Retrospectives gemacht. Die gibt's alle noch auf YouTube zu finden. Eine davon ist eben zu Final Fantasy. Damit es natürlich nicht langweilig wird, würde ich euch empfehlen, guckt's nur bis 6. Und nicht bis zum Ende, weil sonst braucht ihr uns nicht mehr zuhören. Aber die sehr, sehr sehenswert. Das Ganze wird auch noch mit schönen Bildern untermalt. Da kriegt ihr einen sehr, sehr guten Eindruck eben auch davon, wie diese Spiele aussahen, wie sie sich angefühlt haben. Also von daher, schaut euch das an. Die ganze Retrospective ist insgesamt, glaube ich, 3,5 Stunden lang. Also ist ein riesiger Haufen auf jeden Fall auch. Schaut einfach mal bis 6. Das lohnt sich definitiv. Hab dazwischen nicht was zu tun. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Folge. Hast du noch irgendwas anzufügen? Nö. Sehr gut. Wunderbar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt gerade Uncommentates Podcast gehört. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr findet uns unter www.uncommentates.de. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.